Also lieber hier auf die Coaches aus der Wechselzone hören und nicht auf die Beiträge in der Brigitte oder so, die dir raten, nach deinen 30 Minuten Laufen noch den Nachbrenneffekt mitzunutzen und erstmal nichts zu essen. Bitte danke. Ja, und damit hallo zu einer nachweihnachtlichen Episode 187, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. An meiner Seite heute die Tabea und nur die Tabea. Hallo Tabea. Hallo. Na, wie geht's? Weihnachten gut überstanden? Weihnachten, ja, ganz gut überstanden, sehr arbeitsreich, wenig drumherum gemacht. Ja, von daher war es eigentlich Business as usual, wenn ich das so sagen kann. ja, also war nichts Besonderes, wirklich nicht, weil meine Frau und ich beide arbeiten mussten. Ja, aber bei dir? Ja, bei mir war es sehr schön. Hab es im kleinen Kreise verbracht, so wie es hoffentlich alle da draußen getan haben. Klar, sonst komme ich hier mit der Moralkeule einmal kurz. Nee, aber war sehr schön, war wirklich sehr weihnachtlich. Ich bin ja nicht so ganz der Weihnachtsmensch, aber ja, für meine Verhältnisse sehr gut rumgekriegt. Sehr schön. Wir haben ja letztens, war das in der vorletzten Episode, vor dem Jahresrückblick, haben wir über das Thema Training über die Weihnachtsfeiertage gesprochen, ne? Ob wir da die Beine hochlegen oder ob wir da richtig mal ordentlicher raushauen. Wie war es denn bei dir über die Feiertage? Ich glaube, ich habe ganz normal weiter trainiert. Also ich habe... ich weiß gar nicht, ich glaube doch, ich habe meinen Steigerungslauf, also mein Tempotraining habe ich tatsächlich ausfallen lassen, aber nicht, weil ich es nicht machen wollte, sondern weil ich es verschieben wollte und dann hätte ich es gestern nachholen müssen und da war ich mir aber nicht so sicher, ob das Halskratzen, was ich hatte, so durchs Schnarchen oder doch durch eine Infektion kam. Offensichtlich war es das Schnarchen. Ist heute wieder komplett weg. Nee, genau, das musste ich ausfallen lassen. Das heißt, dadurch war die letzte Woche dann doch deutlich entspannter. Aber ja, ich finde, also ich persönlich brauche dann gerade während dieser Feierei und Esserei dazwischen auch mal wenigstens so ein bisschen Bewegung. Und dann war das schon ganz gut. Esserei ist ein gutes Stichwort, weil passend dazu haben wir heute uns ein Thema ausgesucht, was sich auch in ein klein wenig, wenn ich das sagen kann, um Ernährung dreht. Aber wir wollen jetzt keine Diäten oder ähnlichen Blödsinn besprechen, sondern das Thema Ernährung und Sport, in unserem Fall Laufsport, Triathlonsport, was auch immer. Und zwar die Kombination aus beiden. Ne? Ich weiß nicht, ob du irgendwas in diese Richtung machst, ob du, das würde mich jetzt mal interessieren, ob du da, ja, ich sag mal, spezielle Einheiten mit deiner Ernährung kombinierst oder das, ja, einfach so danach machst, was so dein Kühlschrank hergibt oder wie ist deine Strategie. Weil, bevor du zu deiner Antwort kommst, ich frag das nämlich aus diesem Grund, weil ich zum einen das tatsächlich schon seit guten 2 Wochen kombiniere, weil ich finde, dass es schon Phasen in Saisonverlauf gibt, wo das durchaus Sinn macht. Ne? Also jetzt, um einfach mal ein paar Beispiele zu nennen, also eine hochintensive so ein Schnelligkeitsblock zum Beispiel, da passt das ganz gut. Oder eben vielleicht so wettkampfspezifische Saisonverlauf, ne? Jetzt kurz vorm Marathon oder Halbmarathon oder so, ne? Wo die Einheiten also ein bisschen spezifischer werden. Da kann man einiges ausprobieren, da kann man die Ernährung und das Training sehr gut miteinander kombinieren. So, und jetzt du, wie machst du das? Ja, ich war erstmal so ein bisschen überfordert, als du mit der Idee um die Ecke kamst, weil ich finde es immer super wichtig, über so Themen auch echt zu sprechen, weil ich glaube, da kann man auch sehr, sehr viel falsch machen. Wie zum Beispiel in meinem Fall, weil ich, glaube ich, nicht so genau drauf achte, wie ich vielleicht drauf achten sollte an der einen oder anderen Stelle. Was aber einfach auch ein bisschen damit zu tun hat, ich glaube, wenn eins rausgekommen ist in den letzten Episoden, dann, dass ich nicht der strukturierteste Mensch bin und mit Struktur auch nicht so ganz viel anfangen kann, außer dass es halt irgendwie so ein bisschen Druck macht und weiß ich nicht, ich mich anfange in die falsche Richtung zu kontrollieren. Von daher ist gerade Essen so ein Thema, was ich sehr gerne einfach sehr frei gestalte. Worauf ich aber achte, ist halt auch einfach, dass ich beim Einkaufen, sag ich mal, die Sachen kaufe, wo ich weiß, die machen mich fit und ich gehöre nicht zu den Leuten, die jetzt super viel Süßigkeiten immer zu Hause haben und so, außer Chips. Adrian hat sich gerade über Skype so gemeldet. Ja, außer Chips. Aber auch das ist schon viel, viel besser geworden. Also da habe ich schon gemerkt, dass das so ein Ausgleich ist für Kalorien, die ich vielleicht so über den Tag mehr essen sollte. Was mir nicht gut tut, wenn ich das dann abends mit der Packung Chips auf dem Sofa mache. Das ist mir in den letzten 3 Wochen, und ich finde, das ist eigentlich jetzt ein Applaus wert, habe ich ein einziges Mal mir eine Tüte Chips gekauft. Nee, ein einziges Mal habe ich mir 2 Tüten Chips gekauft. So. Der Lukas hat einen besseren Applaus in sein Mixpult. Ja, Lukas, ich möchte jetzt gerne einen Applaus haben dafür. Dazu, beziehungsweise zu der Kombination eine direkte Frage, weil ich weiß, dass du heute deinen langen Lauf hattest. Wie sah dein Frühstück aus? Und hattest du während des Laufs eine Verpflegung? Und wie sah deine Ernährung nach dem Lauf aus? Weil darum geht's. Ja, ich habe gefrühstückt. Ich habe gefrühstückt. Also es gibt ja auch Leute, die den langen Lauf auch 30 Kilometer nüchtern machen können. Ich zähle absolut gar nicht. Ob das sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Ist eine andere Frage, aber es gibt halt, klar, wenn du es kannst und wenn du dich gut damit fühlst, ja, selbst dann frage ich mich, ob das sinnvoll ist. Aber okay, das soll jetzt nicht das Thema sein. Ich glaube, ich habe fast ein bisschen zu wenig gegessen. Ich bin aber gut durchgekommen. Ich hatte nämlich nur noch ein Aufbackbrötchen für mich heute Morgen und habe demnach dieses eine Aufbackbrötchen gegessen und habe mir auf den Lauf mitgenommen einen halben Liter Wasser. Den habe ich auch so gut wie komplett getrunken. Dann hatte ich noch so ein Fruchtquetschi, so ein Apfelmusquetschi dabei und ein Gel. Und dann für danach, weil wir sind mit dem Auto ein bisschen rausgefahren, weil da einfach die Strecken ein bisschen schöner sind, für danach hatte ich mir quasi direkt danach noch einen Riegel eingepackt, weil ich glaube, das ist was mir sehr, sehr gut tut und was man häufig auch vergisst, dass diese 20 Minuten nach Ende des Trainings super wichtig sind. Ja, also alles, was du da schon reinschaufeln kannst, tut auf jeden Fall gut und füllt die Glykogenspeicher mehr als alles, was du da sonst den Tag danach isst. Von daher habe ich da immer so meine Riegelchen schon dabei. Das nehme ich dann entweder mit unter die Dusche oder wenn ich jetzt einen Anfahrtsweg hatte, dann esse ich das schon mal. Das war so meine Verpflegung. Danach gab es Grünkohl-Bolognese. Auch sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Heute Abend bestelle ich mir eine Pizza, muss ich ganz ehrlich sagen. Die hast du dir verdient nach deinem 30er, weil ja, man muss ja sagen, du bist ja 30, sogar ein bisschen etwas mehr als 30 gelaufen, ne? Oder? Nee, 30,2 oder so. Okay, nee, ich habe da irgendwie irgendwas mehr gesehen, aber vielleicht habe ich mich verguckt. Du hast ja gesagt, du hast ja gefrühstückt, hast Brötchen gegessen, aber wenn jetzt einfach mal so spitz gefragt, also wenn man jetzt sich so das Ziel des Trainings anschaut und sagt, okay, wie könnte man das einfach mit dem Ziel, den du wahrscheinlich hattest, Fettverbrennung, ne, beziehungsweise ne, Grundlagenausdauer richtig schön in lockeren GR1-Bereich zu laufen, meinst du nicht, dass es besser wäre, irgendwie, ja, nur mit zum Beispiel eine Avocado reinzugehen, ohne Brötchen? nur eine Frage. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Wir müssen jetzt aber hier kurz sagen, Adrian leitet das Gespräch. Eigentlich ist er der hier mehr Ahnung hat. Zumindest kann er mehr aus Erfahrung sprechen. Und ich werde jetzt hier ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Aber das ist okay. Ich glaube, worauf du hinaus möchtest. Ich will dich hier auf keinen Fall bloßstellen oder sonstiges. Nein, Quatsch. Alles gut. Du meinst wahrscheinlich, dass es wahrscheinlich sinnvoll gewesen wäre, etwas proteinhaltiger zu frühstücken, damit die Also, dass man erstmal nicht so viel in den Kohlenhydratstoffwechsel kommt. Also vor allem das, ja. Also klar, also der Quetschi ist auf jeden Fall gut, auch der Riegel danach, ne, oder das Gel oder was du hattest, auf jeden Fall richtig gut, ne? Aber ich denke mir, was viele so oder ich sehe das so ein bisschen als eine vertane Chance, ne, da so ein bisschen den Fettstoffwechsel anzukurbeln, gerade für uns, die sehr kohlenhydratlastig essen, ist einfach so ein bisschen Low Carb in die Einheit reinzugehen, ne, also schon vielleicht sogar einen Tag vorher, so, weißt du, weniger Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Also ich spreche nicht davon, gar keine Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, weil das ist Quatsch, das muss auch nicht sein, aber einfach weniger wie sonst, ne? Und genauso am frühen Morgen, so, was weiß ich, ne, vielleicht mal eine halbe Banane ist ja auch schon ganz gut, ne? Also für einen Fettstoffwechsel tut das ja gar nichts, ne? Also Hauptsache, man stopft sich halt mit dem Kohlenhydraten nicht voll, irgendwie mit 4 Brötchen oder sowas. Dann ist man immer noch so ein bisschen im Low-Carb-Bereich, ne? Dann geht man die Einheit, so die erste Stunde auf eineinhalb, so richtig im niedrigen Bereich mit wenig Kohlenhydraten, ne, an, kurbelt den Fettstoffwechsel an und dann kann man sich natürlich den Quetschi reinquetschen und ja, und den Rest so machen, wie du es gemacht hast, weil der Rest war ja im Endeffekt auch gut, ne? Aber und das ist das, was ich halt meinte mit der Kombination, ne? Da einfach so ein bisschen vielleicht mehr den Blick darauf zu haben, mit welchem Ziel gehe ich in die Einheit. Ne? Wenn wir zum Beispiel über Intervalltraining reden, dann ist das natürlich ganz, ganz anders. Da kann man sich die 4 Brötchen reinpfeifen, gar kein Thema. Das braucht man dann ja auch. Aber bei einer niedrigen Belastung, beim aeroben Training, Fettstoffwechseltraining, kann man gerne auch so ein bisschen Low Carb reingehen. Ich finde, da ist der Effekt größer. Ja, also in der Theorie gebe ich dir recht und ich glaube auch, dass das, umso trainierter man ist, umso besser wird sich das wahrscheinlich auch hinten raus auszahlen. Ich muss aber sagen, so für mich persönlich sind jetzt die 30 Kilometer, klar, das ist eine Grundlageneinheit und das ist ja auch das Ziel, ne? Also möglichst langsam zu laufen, was jetzt heute bei mir auch nicht so ganz der Fall war. Also ich hätte das deutlich langsamer machen können. Es hat sich halt einfach mal sehr, sehr gut angefühlt und dann kann man auch mal mit dem Flow gehen. Aber also wäre das jetzt eine 20 Kilometer Einheit gewesen, dann hätte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen können. Ich habe aber, und ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen kannst, ob du da ähnliche Erfahrungen machst, auf langen Läufen merke ich doch meinen Hunger immer sehr stark. Also ich bin ein Mensch, der nicht zu denen gehört, die dann auch beim Marathon auf den letzten 10 Kilometern nichts mehr reinkriegen oder so, sondern ich gehöre tatsächlich zu den Menschen, wo das Hungergefühl so als letztes aussetzt. Also ich merke immer noch richtig, sollte ich jetzt was essen? Diesen Fruchtquetschi, den habe ich gemerkt, weil ich einfach wirklich Hunger bekommen habe. Also ich wusste so, da fehlt jetzt gerade Energie. Und ich weiß eben auch, dass ich also hätte ich jetzt proteinreicher gegessen, hätte ich, glaube ich, auch tendenziell einfach mehr essen müssen, damit ich halt nicht sofort in diesen Hunger reinlaufe. Ja. Weißt du, wie ich meine? Und weil ich halt einfach, also um den Satz jetzt fertig zu bringen, meinen Punkt klar zu machen, für mich sind, glaube ich, 30 Kilometer als nur Grundlage, nur Fettstoffwechseltraining noch so ein bisschen lang hinten raus. Mhm. So. Verstehe ich, ja. Also es ist einfach, es ist eine Einheit, die ich halt noch üben muss. Jetzt zum Beispiel Ludwig oder du, die das halt auch schon seit 20 Jahren machen und einfach laufen können und so weglaufen müssen. Meine 30er kann ich wahrscheinlich noch, weiß ich nicht, werde in meinem Leben noch keine 50-30er gemacht haben, schätze ich jetzt einfach mal so über den Daumen gepeilt. Und dann ist es natürlich eine Einheit, die immer noch sehr viel Aufwand braucht und deswegen auch noch deutlich mehr Energie. Ein interessanter Punkt, den du angesprochen hast, war der, dass du gesagt hast, auf 20er würde das gehen, aber auf 30er brauchst du halt die Ernährung. Das ist, glaube ich, aber auch eine Kopfsache, weil du von vornherein weißt, dass du so um die 3 Stunden unterwegs bist. Ne? Und dann weiß man, okay, also da brauche ich was zu essen. Und dann bleibt das auch so ein bisschen in Haften, so von wegen, okay, hoffentlich komme ich jetzt hier nicht in Hungerast. Aber ich glaube, probieren geht über studieren. Und auch mal so mit bisschen Hungergefühl zu laufen, ich glaube, ist nicht verkehrt. Also das wird einen nicht direkt umwerfen oder man fällt nicht tot um, wenn man ein bisschen Hunger hat. Nee, das stimmt. Ja, also weißt du, das ist ja auch so der Punkt, wo man sagen könnte, ja, im Training kann man auch gerne mal so ein bisschen versagen, beziehungsweise einfach auch mal, vielleicht mal in den Hungerast reinlaufen, einfach mal was ausprobieren. Ne? Es ist ja im Endeffekt auch Training. Ne? Und du hast ja auch was dabei. Ne? Und wenn du merkst, okay, boah, also jetzt geht es mir richtig übel, jetzt geht es ja auch mit dem Blutzuckerspiegel richtig ab, dann habe ich ja auch was dabei. Dementsprechend kann ich entgegenwirken. Ich meine, natürlich ist der richtige Punkt von dir angesprochen. Es ist bestimmt besser, sich da so, ne, so reinzusteigern und erstmal so mit 20er, 25er damit anfangen, ne, und erstmal versuchen, irgendwie die ersten 10, 15 davon nüchtern zu laufen. Oder nüchtern sage ich nicht gern. Also Low Carb, ne, das ist ja auch das, worum es im Endeffekt geht, weil ich meine, ein bisschen Kohlenhydrate haben wir immer mit in uns und ein bisschen, vor allem, vielleicht nicht gar nicht die Proteine vor dem Training nehmen, aber auch so ein bisschen die Fette, ne, um das auch so ein bisschen anzukurbeln, weil darum geht es ja auch im Endeffekt. Wir essen zu sehr kohlenhydratlastig, ne, und unsere Speicher sind ja übervoll, ne, mit Kohlenhydraten im Endeffekt. Und da einfach so ein bisschen, und das ist im Endeffekt das, was ich mache, ne, da versuchen wirklich so die Einheiten dem Ziel anzupassen. Ne, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt am Wochenende knapp 2 Stunden gelaufen bin, da habe ich Abend davor, habe ich halt kaum Kohlenhydrate gegessen, morgen davor auch kaum Kohlenhydrate. Und bei dem Lauf eigentlich auch nicht, weil der war eigentlich nicht lang genug, um da jetzt irgendwie zu sagen, ich nehme mal ein Gel mit, habe ich nicht gebraucht. Na, aber danach habe ich mich natürlich sehr kohlenhydrat- und dann auch vor allem auch proteinreich, ne, verpflegt und Nahrung zugeführt. Aber ich finde, das ist halt so ein Punkt, den haben viele gar nicht so auf dem Schirm. Ne, da, um da dem entgegenzusteuern, ne, so, gerade so bei den langen Läufen. Weil klar, wenn wir Intervalle ballern, wenn wir auf Schnelligkeit gehen, da brauchen wir die Kohlenhydrate. Ne? Das ist ja auch unser, ja, wie soll ich sagen, Treibstoff Nummer eins, ne, wenn es um Leistung geht. Aber bei den Fettstoffwechselläufen, bei den langsamen Dauerläufen, da brauchen wir es eher nicht. Und da ist es auch wirklich auch in Ordnung, auch mal mit dem Hunger zu laufen, auch das mal zu üben. Ja, ich finde das mega interessant, was du sagst. Und ich weiß ehrlich gesagt auch noch nicht, ob ich dir 100% zustimmen kann in dem, was du sagst. Aber ich glaube, das ist okay, weil wir jetzt auch gerade zum ersten Mal überhaupt so wirklich da in die Tiefe gehen. Und ich sehe auf jeden Fall deinen Punkt. Was mich immer so dazu, oder beziehungsweise so, wie ich es bisher immer gemacht habe, und ich habe das einfach noch nie in Frage gestellt, ist einfach, dass ich bei den langen Läufen, und das ist auch eigentlich das, was ich meinen Athletinnen und Athleten immer sage, dass der lange Lauf ja eigentlich auch so die Einheit ist, wo man am Ende übt, wie ist es dann im Marathon? Na, also wann nehme ich meine Gels, wie verpflege ich mich, vertrage ich meine Gels, alles das. Und deswegen bin ich ganz automatisch immer vor meinen langen Läufen verhalte ich mich fast wie vor einem Marathon. Also wie würde ich mich jetzt verpflegen, wenn das jetzt mein Marathon wäre, wenn das jetzt der lange Lauf wäre? Und deswegen komme ich, glaube ich, genau von der anderen Seite und sag immer, okay, ich weiß, ich habe morgen einen langen Lauf, also ich gucke, dass ich irgendwie komplexe Kohlenhydrate in Form von Kartoffeln und so weiter zu mir nehme und gucke auch, dass ich morgens irgendwie schön die Speicher fülle, damit ich gut durch den Lauf komme. Aber ich finde den Ansatz interessant, den du jetzt ansprichst, weil ich glaube, dass da echt eine Chance drinne ist, die ich bisher, bin ich ganz ehrlich, nicht gesehen habe, weil ich habe das so gemacht und dann mache ich das so. Also, weißt du, dazu nochmal eine Frage. Meinst du, brauchen wir das grundsätzlich, wenn wir jetzt, sage ich mal, in einer 12-wöchigen, ne, gehen wir einfach mal von 12 Wochen Marathontraining aus und du machst in den 12 Wochen 10 mal 30 Kilometerläufe. Brauchst du bei jedem 30er diese Verpflegung? Nee, eigentlich ja Nein, nicht. Nee, nein. klar. Macht Ne, Sinn. also genau. Wo du die halt brauchst, ist wirklich zum Schluss. Also zum Schluss musst du das halt üben, ne? Weil zum Schluss, ich meine, zumindest machen wir das ja so, dass wir irgendwann auch die 30er mit Inhalt füllen, wo auch Abschnitte im Marathontempo gelaufen werden. Da ist es auch wichtig, sich auch richtig zu verpflegen, ne? Weil wenn du da im Marathontempo läufst, dann ist ja gar kein Fettstoffwechseltraining mehr. Da brauchst du auch richtig, ne, den Nachschub, da brauchst du wirklich noch den Gel oder was auch immer man zu sich nimmt. nimmt, um einfach mal die Kraft zu haben, ne, dass diese harte Einheit, weil im Endeffekt ist es einfach eine harte Einheit, durchzustehen. Ist man am Anfang des Trainings, braucht man das nicht, ne, da befindet man sich ja auch oft gar nicht bei 30 Kilometern, vielleicht anfangs so bei 25 oder 28 oder so, dann brauchst du das ja auch gar nicht, dann brauchst du das davor auch nicht, weil eben aus diesem Grund, wenn du dir überlegst, was wir den ganzen Tag essen, dann ist das ist alles sehr Pasta, Reis, Brot, Kartoffellastig. Mhm. Ne? Und daher haben wir eigentlich unsere Kohlenhydratspeicher, die sind voll und übervoll eigentlich. Ne? Und von daher müssen wir da jetzt nicht irgendwie in diese Richtung steuern. Ja, genau. Ja, das stimmt. Also was mir dazu jetzt auch gerade noch einfällt, ist, also ich habe ehrlich gesagt, es passt jetzt eigentlich ganz gut, weil ich habe ja mit Rebecca auch schon so ein bisschen in die Richtung, ne, Ernährungsform, so wir sind da so ganz am Rande mal dran vorbeigeschnitten, wo ich auch gesagt habe, ich war eigentlich immer oder ich bin so in diese vegane Ernährung, in dieses Sportler-Dasein so reingeschlittert und war am Anfang sehr so High Carb unterwegs, ne, und habe eigentlich nur Kohlenhydrate und kaum Fett und kaum Proteine zu mir genommen. Und deswegen habe ich manchmal immer noch so im Hinterstübchen so diese Stimme, die sagt, ach, wer braucht schon Proteine, wer braucht schon Fett? So Hauptsache so Kohlenhydrate is the way, so mehr oder weniger. Aber ich gehe davon auch tendenziell immer weiter weg, weil ich mir eben denke, mein Körper hat nicht nur einen Körperfettanteil von 10% und wird er wahrscheinlich auch nie haben. Ist einfach bei Frauen ein bisschen anders von der Konstitution als bei Männern. Das heißt, ich sollte natürlich auch ein bisschen mehr Fett in meiner Ernährung haben als diese 10%. Das ist für mich, ergibt es total viel Sinn, dass du eben das isst, woraus du eben auch so gemacht bist, in Anführungsstrichen. Und Proteine, ich weiß nicht warum, Proteine verbinde ich immer mit Low Carb, weil, ne, wenn du Proteine isst, dann isst du ja nicht mehr High Carb. Es ist eigentlich total bescheuert, aber ich kann mir vorstellen, dass einige diesen Gedankengang zumindest auch verstehen, ja, entweder hast du Angst vor Kohlenhydrate, du hast Angst vor Fett, du hast Angst vor Proteinen, bei mir ist es immer so diese Proteine, wo ich so denke, ach, die braucht man ja eigentlich gar nicht so, aber was ich halt einfach so interessant finde, auch an der ganzen Sache und auch wenn wir jetzt über den Fettstoffwechsel sprechen, dass da ja auch nochmal einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt in der Verstoffwechselung und in der Energiebereitstellung, dass eben Männer sehr gut auf dem Stoffwechsel fahren können, auf dem Fettstoffwechsel fahren können und Frauen immer so ein bisschen den Proteinstoffwechsel mitnehmen, sag ich mal. Die sind immer so ein bisschen mehr auf den Proteinen unterwegs und deswegen, manchmal habe ich so das Gefühl, Protein ist so ein Männerding, ja, also diese Proteinshakes, die werden von Männern getrunken oder du gehst ins Fitnessstudio. Nein, aber damit auch gerne mal brechen. Also auch für Frauen oder gerade für Frauen sind die Proteine ein Punkt, wo man wirklich mal den Fokus hinsetzen sollte. Was, glaube ich, wenn es um die Energiebereitstellung und dann eben auch in so längeren Geschichten, ja, ich kann mir vorstellen, doch vielleicht mehr Proteine, weniger Kohlenhydrate im Frühstück zu mir zu nehmen, wo ich mich aber gerade frage, wie mache ich das? Also ich würd's vielleicht sogar noch einen anderen Weg gehen, weil ich sehe zum Beispiel Proteine als so eine Reparaturmaschine. Die Proteine, die ich zu mir nehme, die nehme ich vor allem nach dem Training, um einfach diese Strukturen, die ich im Training kaputt gemacht habe, zu reparieren, ne, also so diese feinste Muskelrisse, die dann entstehen, ne, durch ein hartes Training oder auch unser gesamtes Bewegungsapparat, ne, ist wirklich auf Proteine angewiesen. Und wenn wir da jetzt irgendwie so 30 Kilometer in den Asphalt stampfen, dann brauchen wir natürlich da auch so ein bisschen Reparatur und Regeneration. Und das ist das, was ich mir so unter Proteinen vorstelle. Und nur das, ne, und wiederum, ich würde das vielleicht gar nicht so viel vor dem Training nehmen, sondern da vielleicht eher so auf die Fette achten. Ne? Also jetzt zum Beispiel deine Avocado, die du gerne isst, ne? Die kannst du super gerne auch vor dem Training essen. Ne? Ist eine super Fettquelle, ne? Auch jetzt irgendwie Nüsse oder sonstiges. Gerade für die langen Läufe, für die erste Stunde oder für die eineinhalb. Glaube ich, bist du erstmal mit den Kalorien erstmal gut versorgt. Ob das jetzt vom Hungergefühl ausreicht, ist eine andere Geschichte, weil wir eben diese Kohlenhydrate gewöhnt sind, die aber dann weniger vorhanden sind, ne, die du halt, ne, jetzt irgendwie weniger oder kaum zu sich genommen hast. Dadurch kann natürlich etwas Hungergefühl entstehen, aber es ist nur ein Hungergefühl. Na, und man kann den gut überbrücken, eine Stunde oder eineinhalb, und es dann sich irgendwie ein Quetschi oder ein Gel nehmen. Da passiert nichts. Ja, das ist so ein bisschen, also ich meine, wir sind ja hier offen und ehrlich und wir sind ja unter uns mit unseren zehntausenden Hörern, wie Ludwig das jetzt sagen würde. Aber das ist nämlich bei mir auch, glaube ich, so ein Wunderpunkt und ich möchte es einfach gerne ansprechen, weil ich glaube, dass es einigen auch so geht und deswegen, ich glaube, es ist auch okay zu sagen, die Ernährungsform, ich weiß, dass das geht, aber ich weiß nicht, ob so der Weg für mich ist. Bei mir ist ein Hungergefühl halt tatsächlich so ein Trigger. Ne? Und ich habe das nicht gern. Und ich weiß eben auch, dass wenn ich Hunger habe, das Gefühle in mir auslöst oder eine Vergangenheit wieder hochholt, mit der ich fertig bin. Und wer jetzt nicht weiß, wovon ich rede, Episode, ich weiß nicht mehr welche, aber darum laufen wir oder so. Da rede ich dann noch mal ein bisschen mehr drüber. Und deswegen, also das ist eben schon was, was ich merke, dass ich diesen Hunger eben auch nicht zu lange aushalten darf. Weil Okay, dann einfach bei darf mir oder immer, will? also Du willst es nicht. Also du darfst es schon, aber du willst es einfach nicht, weil es irgendwie so, ne, irgendwie Gefühle in dir auslöst, die es du ist nicht ein haben mentales willst. Ding, klar. Es Es ist ist ein mentales Ding, aber halt 100% Konfrontation mit einem Teufelchen auf der Schulter. Und daran kann man arbeiten. daran, ja, klar. Und ich sag auch nicht, dass ich daran nicht arbeite. Und das geht ja, an manchen Tagen geht das besser und an manchen Tagen geht das nicht so gut. Aber was ich damit sagen möchte, ist, also ich schließe es nicht aus, dass ich das probiere und dass ich da auch dran arbeiten kann. Aber es ist eben auch okay, wenn man einen Tag hat oder mal einen Lauf hat, wo man das nicht aushält. Ja, wo man eben das Notfallgel bei Kilometer 9 schon nimmt, weil man sich da vielleicht auch ein bisschen selbst schützen muss. Und dann ist das auch in Ordnung. Aber rein physiologisch, klar, hat es alles Hand und Fuß. Ja, auch mal, weil du wirst auch im Marathon, du wirst auch in deinem Rennen, wirst du Hunger haben, ja, wirst du musst dich eben vorbereiten, klar. Eben, ne, das muss alles trainiert werden, ne? Und ich glaube, wir sind zu halt so damit, ich habe Hunger, ich muss jetzt was essen, damit sind wir zu schnell. Ne? Also auch ein bisschen diesen Hungergefühl aushalten ist nicht verkehrt. Also das, wie gesagt, dadurch, dass wir im Schlaraffenland leben und unsere Kühlschränke voll sind mit Essen, ne, passiert uns nichts. Ne? Ganz im Gegenteil. Ne? Die Tüte Chips von abends, die hängt ja noch ein bisschen nach und die kann ja auch da dementsprechend mit ein bisschen Hungergefühl besser verstoffwechselt. Weil ich meine, man muss ja nicht ständig den Körper hier so mit Essen, Essen, Essen vollstopfen und ständig Blutzuckerspitzen provozieren. Das ab und zu einfach mal ein bisschen Hunger aushalten ist, glaube ich, auch eine Sache, die man gut lernen kann. Und man merkt, dass das Gefühl erstens schnell vergeht und zweitens, also zumindest mir geht so, ne, weil ich zum Teil auch so dieses intermittierende Fasten betreibe, dass ich einfach wacher bin. Weißt du, ich kann mich wirklich erinnern, also mittags, wir haben immer Übergabe an der Arbeit und das war so eine Zeit, wo ich, wenn ich Frühdienst hatte, immer müde wurde. Na, da sind mir die Augen zugefallen. Seitdem ich das mit dem intermittierenden Fasten mache, ist es nicht so. Na, also ich esse das erste Mal, also letztes Mal um 20 Uhr spätestens abends und das nächste Mal um 10 Uhr morgens. Und dann ist alles okay. Ich stopfe mich da mit dem Essen nicht voll. Weißt du, das ist alles in Massen. Und ich fühle mich dadurch wacher. Ich fühle mich dadurch wirklich besser, als wenn ich jetzt jeden Hungergefühl nachgebe und ständig irgendwas, weißt du, zwischendurch nasche oder weißt du, hier mal ein kleines Schoki, da mal ein Apfel, da mal das, hier mal was, weißt du, und dazu dann noch irgendwann Mittagessen. Da sind immer so Blutzuckerspitzen, die einen dann einfach, wenn sie dann wieder runterfallen, nur müde machen. Ne? Und das kannst du damit gut regulieren. Ja, also ich habe auch schon gehört, intermittierendes Fasten wirkt Wunder bei einigen. Also ich meine auch gar nicht so dieses, ne, ständig snacken oder irgendwie immer. Ich finde halt einfach nur, wenn man eben weiß, es gibt einfach Dinge, die dich triggern. In meinem Fall ist es eben der Hunger, ne? Und wenn ich einen guten Tag habe, oder ich sag mal, wenn ich einen normalen Tag habe, ist das auch alles überhaupt kein Problem. Aber Hunger aushalten, ich sag mal, an einem Tag, an dem es mir nicht so gut ist, könnte in die falsche Richtung gehen, weil dann halte ich das nicht nur über den Lauf aus, sondern dann halte ich das danach dann auch noch aus, weißt du, also ich weiß, wie das Ding weitergeht. Aber deswegen finde ich, ist es eben wichtig, ne, da auch offen mit zu sein, auch zu sagen, okay, hey, cooles Thema auf jeden Fall, aber wir müssen es eben auch im Kopf haben, es ist nicht alles. Ja, es kann uns zu besseren Sportlern machen, auf jeden Fall. Und wir sollten da drüber nachdenken, wie wir uns ernähren. Aber auf der anderen Seite ist die mentale Komponente eben auch sehr, sehr wichtig. Also das war einfach alles, was ich damit sagen wollte. Eine gesunde mentale Komponente. Ja, weil im Endeffekt, also ich sehe das halt eben so, dass durch das Lauftraining erwerbst du dir halt einen wirklich sehr gesunden Lebensstil, auch in Bezug auf die Ernährung. Ja, auf jeden Fall. Weil das ist ja auch das, was bei mir mit den Jahren auch passiert ist. Ne, ich meine, ich habe ja auch sehr oft einfach dem Hungergefühl nachgegeben, ne, und hier mal genascht, da mal genascht. Aber wenn man sich das so ein bisschen wirklich zu Herzen nimmt und auch so ein bisschen versucht, das mit Kopf und Fuß zu machen, ne, dann kann man sich da wirklich zu einer sehr, sehr guten Ernährung hinentwickeln, die wirklich gar nichts großartig jetzt irgendwie anders ist als die normale Ernährung. Nur halt, es ist halt in Massen, es ist so ein bisschen, nicht die ganze Saison über, aber zu bestimmten Zeiten angepasst an das Training, ne, und dann gibt es wieder Phasen, wo man sich auch gerne was gönnt, ne, jetzt zum Beispiel was weiß ich, nach einem Wettkampf oder so, ne, dann klar, dann gehört das ja auch dazu, man soll sich ja auch belohnen, ne, aber es gibt halt eben halt diese Phasen und diese Phasen, und ich glaube, das ist irgendwie so, finde ich schon so eine gesunde Einstellung, nicht jetzt irgendwie die ganze Zeit so ein, weißt du, so eine Schiene zu fahren, ja, ich trainiere viel, also kann ich auch alles essen und mir alles gönnen. Ich finde, das, ja, das funktioniert eine Zeit lang, aber ich bin ja schon weit in den 40ern und muss sagen, irgendwann funktioniert es nicht mehr und irgendwann muss man sich mal ein bisschen damit auseinandersetzen. Und je früher man das tut, umso besser. Ja, ich glaube halt auch, es hat auf jeden Fall auch was mit dem Wettkampfalter oder mit dem SportlerInnenalter zu tun, ne? An welchem Punkt man dann auch sagt, das ist jetzt auch nochmal eine Stellschraube, die kann ich selber noch, noch drehen, ne? Und da kann ich mich selbst auch noch verbessern. Ich weiß gar nicht, ob wenn ich da, also ich werde da den Fokus auf jeden Fall jetzt drauf legen, so, ja, aber ich glaube, die größeren, also ich werde da jetzt keine signifikanten Sprünge mitmachen, die ich nicht vielleicht sogar sowieso machen würde, einfach weil ich vom Wettkampfalter noch so in den... So lauftechnisch gesehen? Nee, das dauert ja auch alles, ne? Das, genau. Das wird auch wahrscheinlich gar nicht so sein bei dir. Aber schon alleine die Tatsache, dass du wirklich, ne, da auch so ein bisschen das Essen optimierst und auch so ein bisschen auf bestimmte Saison Zeitpunkte anpasst, wird dir, glaube ich, schon gut tun. Auch mental, glaube ich. Ja, also definitiv. Und was ich ja auch mache und was ich auch auf jeden Fall nur jedem ans Herz legen kann, ist halt vor diesen Einheiten, ne? Also ich habe jetzt auf jeden Fall nochmal so einen neuen Blick auf das Essen vor dem Langlauf bekommen. Ja, auf jeden Fall. Werde ich mir auch zu Herzen nehmen. Aber eben auch, also was bei mir halt auch so ein Must ist, ist das Intervalltraining. Bei dem Intervalltraining achte ich eben auch drauf und das merkt, glaube ich, jeder. Das macht einen Unterschied, ob du das mit einer Banane oder mit einem guten Frühstück hinter dich bringst. Ja, da bist du einfach wirklich leistungsfähiger. Und ich glaube, das ist einfach eine gute Sache, da mal drauf zu achten und da mal zu gucken. Und das auch über die Saison hinaus. Klar. Ja, ich meine, man muss sich nur vor Augen führen, ne, wofür sind Kohlenhydrate da, wofür sind Fette und Proteine da. Und wenn man das wirklich dementsprechend auch anpasst, ne, dann passt das ja auch alles. Ne? Dann, ich meine, wenn ich jetzt hochintensives Training fahre oder in eine Phase bin, in der dass der Umfang groß ist und der Wettkampf bevorsteht, klar, dann brauche ich die Kohlenhydrate, dann brauche ich aber auch die Proteine, ne, das auf jeden Fall. Und dann kommt natürlich irgendwann auch die Off-Season, wo man sich erstmal eine Zeit lang was gönnt, aber dann auch jetzt die Ernährung nicht, ne, so ein bisschen aus dem Blick lassen sollte, so von wegen, jetzt kann ich alles in mich hineinstopfen, das habe ich mir verdient. Ja, obwohl da finde ich aber auch so ein bisschen, der Sport reguliert den Hunger. Also das geht mir schon so, wenn ich auch merke, ich habe mal 2, 3, 4 Wochen gar nicht mehr viel trainiert, dann esse ich auch über, also da kann ich diesen zweiten Teller, den ich sonst eigentlich immer auf jeden Fall esse, der geht dann einfach nicht mehr. Also es ist dann schon auch krass, wie der Körper sich auch einfach umstellt und das alles auch mitmacht und dir auch. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der ist mir besonders wichtig. Neben all dem, was sollte, könnte, darf man machen, nicht machen, wie auch immer, dass man einfach dieses Körpergefühl behält, ne? Und das ist Ja, ja wenn das, man was den wir auch hat, immer sagen. Wenn wenn man man das den hat, hat, und das kannst du ja weil auch auf jeden Fall trainieren, ne? genau, weil das ist auch eine Sache, die wir wirklich verlernt haben, ne, auf unser Hungergefühl zu hören. Eben halt so auch aus diesem Grund so von wegen, oh, ich habe Hunger, ich muss was essen. Das ist kein, dieser Hunger ist ja nicht wirklich Hunger. Das sind so irgendwie Gelüste, die wir haben, aber das ist ja nicht wirklich Hunger. Ich glaube, so richtig Hunger haben wir, glaube ich, noch nie gespürt, ne? Das spüren vielleicht irgendwelche Leute in Afrika, ne, in wirklich, denen es wirklich sehr, sehr, sehr schlecht geht, ne? Die sprechen von Hunger. Also ich glaube, wir sprechen da eher von Gelüsten, die wir zwischendurch auf irgendwas haben. Klar, natürlich, wenn es um Training geht, gar keine Frage, ne? Das sollten wir unser Speicher nachfüllen und so. Aber der Punkt ist, auf den ich hinaus will, ist, dass, ne, uns geht es gut, ne? Und wir haben das Essen jederzeit zur Verfügung, ne? So dass auch ja, so ein kleiner Hungergefühl jetzt nie sofort gestillt werden muss. Wie gesagt, wenn das mental alles so passt, also ich glaube, das ist einfach mein wichtiges Baby hier an der Stelle, ne? Weil du kannst auch vorm vollen Kühlschrank verhungern, wenn du Teil 2 folgt, die Nee, mentale aber da, also ich Komponente meine, der das ist Ernährung. ja wirklich so, klar, wir haben hier alles und wir können jederzeit, aber nicht jeder tut es. Und deswegen ist ja auch wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass das eben auch su super wichtig ist, ne? Auch nach dem Intervalltraining direkt mal eine Banane hinterher und nicht noch sagen, so komm, ich warte jetzt noch 2 Stunden. Dann ist nämlich der. Genau, ja, das ist ohnehin, das ist vielleicht auch gut, dass du das jetzt bringst, weil das ist vielleicht auch so ein Punkt, ne, den man nicht aus den Augen verlieren darf. Also man sollte, wenn man so wie du jetzt zum Beispiel heute erstmal mit dem Auto weggefahren bist, ne, und die Einheit irgendwo beendet hast, die nicht, wo man noch den Fahrtweg nach Hause hat, dann ist es auf jeden Fall ratsam, immer, was weiß ich, was dabei zu haben. Ne, so ein Gel oder am besten vielleicht auch sogar ein Proteinshake, ne, denn, oder irgend sowas, ne, so selbstgemachtes, um da jetzt in den Körper sofort das zu geben, was er auch braucht. Ne, und nicht eben halt nicht 2 Stunden zu warten, weil das ist dann irgendwann auch alles kontraproduktiv. Ne, und da macht man sich auch vieles zunichte. Ne, weil man, Ja. der Körper, gerade wenn man jetzt hart gearbeitet hat, der Körper irgendwann auf die körpereigenen Proteine zurückgreift, sprich auf die Muskulatur, ne, und wenn man das paar Mal gemacht hat, oder sich das angewöhnt hat, ist man nach dem Training nichts zu essen, dann ja, hat das natürlich auch böse Folgen, gar keine Frage. Also lieber hier auf die Coaches aus der Wechselzone hören und nicht auf die Beiträge in der Brigitte oder so, die dir raten, nach deinen 30 Minuten Laufen noch den Nachbrenneffekt mitzunutzen und erstmal nichts zu essen. Bitte, danke. Ja, ich glaube, die Brigitte-Leser, Leserinnen, ja, Die also hören uns nicht. Oh die Mann. hören uns nicht, und aber wenn sie jetzt nur 30 Minuten gelaufen sind und dafür davor üppig gefrühstückt haben, ich glaube, da können sie erstmal so ein bisschen erstmal Pause dazwischen machen. Das ist, glaube ich, nicht geil. Wir reden jetzt hier tatsächlich jetzt, ne, so vor so einem 30er, wie du den heute gemacht hast, oder vor Ja, so einer wirklich definitiv. einer harten Einheit, ne? Da brauchte, ich meine, du hast den Körper irgendwo da an die Grenzen gebraucht, dann musst du ihm was zurückgeben und nicht noch zusätzlich kasteien, Ja. ne, mit irgendwie Nachbrenneffekt oder sowas. Nee, also da halte ich auch überhaupt nichts von. Also da sollte man dem Körper sofort das geben, was ihm zugesteht, was er auch braucht. Auf jeden Fall, das ist ja wirklich was, das musste ich bitter lernen, als ich jetzt hier meine Fahrradstufentests, habe ich ja schon häufiger mal von gesprochen, gemacht habe. Also nach 20 Minuten auf dem Fahrrad, auch wenn das All Out ist, da habe selbst ich keinen Hunger danach. es gab Einheiten, da habe ich den bösen Fehler gemacht und habe halt nichts gegessen, bin nach Hause gegangen, habe mich erstmal geduscht, ne, weil ich habe ja auch nur 20 Minuten auf dem Fahrrad gesessen, habe mich voll belastet, was soll ich danach auch essen? Also es war wirklich so einfach nur blöd und 2 Stunden später ist, also ich konnte den ganzen Tag nur auf der Couch liegen. So, ich habe mich nicht mehr hochbekommen, auch als ich dann irgendwie mal was gegessen habe. Und keine Ahnung, ein paar Tage später, selbes Szenario, habe ich danach natürlich direkt einen Riegel oder irgendwas hinterhergeschoben oder Lebkuchen. Also gesund war es jetzt nicht, aber es war zumindest Essen. Da war ich den ganzen Tag noch leistungsfähig und war sogar abends irgendwie noch eine kleine Runde laufen. Also da merkt man dann schon, also wenn man das am eigenen Leib mal erfahren hat, dann möchte man, glaube ich, auch dem Körper immer gerne auch nach nur 20 Minuten, was dann vielleicht mal so ein 5 Kilometer All-Out-Lauf ist, direkt was geben. Ist besser. Ja, definitiv. Hast du da vielleicht so mal den einen oder anderen Tipp, beziehungsweise wenn wir jetzt so bei dem Thema Proteine, Eiweißshake und sowas sind, also ich nehme jetzt keine irgendwie handelsüblichen Eiweißshakes und mache mir daraus was, sondern ich habe da so meine Rezepturen, die sich bei mir bewährt haben, wo ich weiß, okay, da ist ja genug Protein drin, da sind aber auch die Kohlenhydrate drin, die ich brauche, ne, weil das ist das, was man nach dem Training braucht, ne, die Kohlenhydrate und die Proteine. Die Fette kann man erstmal außen vor lassen. Und da habe ich halt so eine Rezeptur, die sich wirklich bei mir bewährt hat, und zwar Mandelmilch mit Bananen, Erdnussbutter. Das ist so das Grundrezept, und dazu kann man noch irgendwas geben, was man jetzt irgendwie noch zur Hand hat, was man dann noch in den Mixer reinwerfen kann. Manchmal tue ich da auch Datteln rein oder sowas, um da jetzt wirklich genug Kohlenhydrate zu haben. Das alles gemixt, und dann weiß ich, dass ich fürs Erste versorgt bin. Dann kann ich mich in Ruhe duschen, fertig machen, und danach wird dann nochmal richtig verpflegt. Ja, klingt mega geil. Ich habe jetzt seit diesem Weihnachten auch endlich einen Smoothie Maker. Das heißt, das kann ich dann auch auf jeden Fall ausprobieren. Ich habe irgendwann mal, ich habe das voll vergessen, aber jetzt, wo wir wieder drüber reden, vielleicht muss ich das mal wieder machen. Das habe ich letztes Jahr sehr, sehr häufig gemacht. Ich bin ja ein kleines Fangirl von Lucy Bartolomeo, also die Ultraläuferin aus Melbourne. Melbourne war es, glaube ich, also auf jeden Fall Australien. Die lebt aber in Amerika, meine ich, oder? Die wohnt in Australien. Ziemlich sicher. Vielleicht, vielleicht ist sie auch umgezogen, aber hat sie auf jeden Fall. Genau, und die hatte irgendwann mal in ihrer Story so was Leckeres. Es sah schon lecker aus. Und zwar war das ihre Art von Golden Milk. Ne, Golden Milk ist ja meistens mit Kurkuma. Und sie hat es einfach gemacht mit 2 Esslöffeln Vanille, Erbsenproteinpulver. Also das kriegst du eben auch überall her. Mhm. Und da finde ich eben, da ist schon wichtig, auch mal hinten drauf zu gucken und zu gucken, was ist da denn eigentlich drin in diesem Proteinpulver. Aber da gibt's gute, die auch nicht so super teuer sind. Und das hat sie dann einfach so aufgeschäumt mit Kurkuma, bisschen Pfeffer und heißem Wasser und hat es halt richtig so gestirrt, dass das so ein bisschen einfach cremig wurde. Und dann hat sie das einfach, die restliche Hälfte der Tasse hat sie mit Milch aufgegossen und dann halt noch ein bisschen Agavendicksaft rein für die Süße. Und das habe ich wirklich, das habe ich eine Zeit lang richtig häufig nach den Einheiten zu mir genommen und das fand ich auch immer mega, mega lecker und das hat mir auch sehr, sehr gut getan. Und das ist dann so ein typisches Tabea-Ding. Ihr lernt jetzt hier wieder ganz, ganz viel über mich. Das Proteinpulver war leer und ich habe aufgehört, das zu essen, weil ich hätte ja Proteinpulver nachkaufen müssen. Das habe ich dann vergessen. Bis ich dann wieder dran gedacht habe, hatte ich vergessen, wie lecker das geschmeckt hat. Also habe ich nie wieder dieses Getränk getrunken. Aber jetzt ich bin wieder. Einfach faul. Ich muss es mal sagen, Adrian, ich bin rotzefaul, wenn es um manche Sachen geht. Ein bisschen traurig. Ja, schade eigentlich, weil ich meine, es hört sich ja auch gut an und wenn es dir gut getan hat, ne, dann wäre doch jetzt gerade die Chance wieder, das Ganze wieder aufleben zu lassen. Weil ich versuche die hatten zu denken. Die harten Einheiten, die kommen ja erst noch, ne? Also so langsam aber sicher näherst du dich ja deine wettkampfspezifischen Vorbereitungen auf den Landtag. Ich habe aber auch Bock, muss ich sagen. Ich habe richtig Bock jetzt so langsam. Ich fürchte aber, dass dieser Lauf gar nicht stattfindet. Das ist mir egal. Der findet statt. Kannst du draufbauen. Für mich wird der stattfinden, glaube ich. Ja, klar, wir haben ja schon in der letzten Episode gesagt, dass wir den ohnehin laufen, ne? Auch wenn der jetzt irgendwie nicht stattfindet. Die Strecken, die kennst du ja bestens, auf denen der Lauf stattfindet. Von daher kann man den ja auch so hinter sich bringen. Auf jeden Definitiv. Fall. Ja, ich würde sagen, genug vom Essen gesprochen, oder? Weil so langsam kriege ich tatsächlich Hunger. Ja. Ja, wir haben nämlich noch einen Einspieler. Und zwar zweite Teil meine Ü45 Party. Oh yes, ich freue mich drauf. Wen hattest du da? Ja, ich hatte den Peter Klee zu Gast. Der Peter, der wird wahrscheinlich den einen oder anderen bekannt sein aus dem Running Podcast, wo er hin und wieder mit von der Partie ist. Und der Peter wohnt ja in Kronberg in Taunus und wir sind auch schon mal den einen oder anderen Lauf sind wir auch schon zusammengelaufen. Der Peter ist wirklich ein sehr erfahrener Läufer, ein sehr guter Läufer. Und ja, wir haben einfach jetzt mal so ein bisschen darüber gequatscht, was es so auf sich hat in der M55 oder ich glaube, ja doch, das ist in der M55, meine ich. Deine Klasse zu laufen. Peter erzählt, wie er zum Laufen gekommen ist, und was er so alles erlebt hat. Hört mal rein. Freue mich drauf. Ja, hallo Peter. Also erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, so in der Vorweihnachtszeit für das Interview. Ja, das ist jetzt mein zweites Interview in der Reihe Ü45 Party, so wie ich das hier so nenne. Ja, und Peter, also ich verrate jetzt nichts, wenn ich sage, du gehörst jetzt auch zu M50 oder über 50. Ja, ich bin über 55, genau. Starte in der M55, aber schon länger. Ich bin jetzt 56, also Okay. genau. Wie ist denn dein Sportalter, wäre so meine erste Frage, beziehungsweise einfacher gefragt, wie lange bist du schon im Laufsport dabei? Also, da gibt es längere Pausen, aber sagen wir so, ich habe in der Jugend Fußball gespielt, wie das halt so viele Jungs machen und hab damals auch schon ein bisschen gelaufen, also so 1000 Meter waren mir im Leichtathletik, wenn immer noch das Liebste. Und dann im Studium bin ich auch weiter so mal im Wald gelaufen, bin tatsächlich meinen ersten Marathon 1986 gelaufen im Studium. Okay. Unter 4 Stunden wollte ich laufen, habe mich an den Führungslaufer gehalten, also ohne, also wenn man das im Nachhinein vergleicht, ohne dolle Vorbereitung und habe das aber geschafft. War toll, also hat mich sehr motiviert. Bin dann, ja, damals dann irgendwie nochmal, also ja, 89 war das irgendwie, dann nochmal 92, also 94 nochmal gelaufen. Und dann kam irgendwann die große Pause mit Kindern und da bin ich irgendwann 12 Jahre lang gar nichts mehr, also nicht schon nochmal ab und zu gelaufen, aber nicht mehr Marathon und geschweige denn Marathonzeiten gesteigert. Also da bin ich eigentlich erst wieder eingestiegen im, ja, 2008 eigentlich, 7, 8. Dann 2007 bin ich, das war auch witzig, da bin ich nach dem Sommerurlaub waren wir dabei, Turnschuhe für Kinder zu kaufen und dann hier in Oberursel im Geschäft war da einer, ja, da lag so ein Marathonzettel aus, ja, wir haben eine Gruppe zum Vorbereiten, komm doch vorbei, wir treffen uns beim MTV Krummer. Ja, warum nicht? Eigentlich bin ich ja auch schon mal Marathon gelaufen. Und dann habe ich halt mit denen wieder so eine ein bisschen strukturiertere Eingewöhnung gemacht für Vorbereitung und bin dann quasi, ja, 2007 halt nach mehr als 10, nach 12 Jahren Pause mal wieder einen Marathon gelaufen und dann eigentlich immer dabei geblieben, ne? Also dann Frankfurt, Rom, Frankfurt ganz viel und dann aber eigentlich immer noch mit einer amateurhaften Vorbereitung bis vor 10 Jahren, sage ich immer. Weil vor 10 Jahren bin ich, dann habe ich Arbeitgeber gewechselt, bin ich, arbeite nicht mehr in Kronberg, sondern jetzt bei der SAP unten in Walldorf und hat da am Anfang in Speyer gewohnt und bin, habe mich dann einen Verein angeschlossen. Und da ging es dann für mich das allererste Mal mit Intervalltraining vor. Vorher bin ich diese Okay. ganzen Marathons so irgendwie so, wie man so läuft, so vor sich hin und man läuft mehr, dann wird man auch ein bisschen schneller, aber so bis, ja, 3, bis 3:30 habe ich mich da gekämpft mal oder 3:27 war mal die Bestzeit, aber das war dann vor dieser 12 Jahre Pause, ne, da war ich sonst danach eher wieder bei 3:45. Naja, und dann ging es aber dann, ab da ging es dann eigentlich nur noch schneller, hätte ich fast gesagt. Dazu nochmal zwei Fragen. Der erste Marathon 86, war das Frankfurt oder wo war das? Nee, ja, 89 Karlsruhe war es. Ach, schon. Karlsruhe, okay. Ja, genau. Und da habe ich in Karlsruhe studiert und bin dann da, ohne dass ich das irgendwem groß gesagt habe, bin dann am Sonntag mit dem Fahrrad da zum Start gefahren und bin da mal mitgelaufen. Okay, einfach mal so am Sonntagnachmittag. Ja, schlecht. Okay, also ich hatte schon eine Ahnung, dass das klappen müsste, aber ich wusste nicht wie und also, naja, macht man halt damals so. Ja, genau, da war man so ein bisschen noch anders drauf, gell? Aber genau, ja, ich, dazu kommen wir, glaube ich, im Laufe des Gesprächs noch. Und dann die zweite Frage, wie war der Einstieg nach so einer langen Zeit? Fiel dir das schwer oder hast du da relativ schnell reingefunden? Also ich habe jetzt nicht in den, also ausgiebig Kilo, die ich abnehmen musste. Ich denke, ich hatte schon 3 oder sowas mehr drauf, als ich, also ich war so, jetzt wiege ich 72, lass mich mal 78 gewogen haben vielleicht, ne, oder sowas, oder 76 oder sowas in der Art. Also ich war nicht beim Ideal, also nicht so, wie ich jetzt drauf bin, also jetzt würde ich mal sagen, alle Leute sagen ein bisschen nur ein Strich oder sonst was, aber also das hat natürlich ein bisschen gedauert, bis ich da wieder dann reingekommen bin. Und wie gesagt, auch da bei dem Wiederreinkommen war das noch nicht so ein richtig strukturiertes Training. Also da war noch nicht mit Intervalle und Tempotraining, sondern das war eher über die Distanz, über die langen Läufe und Volksläufe zur Vorbereitung, sicher auch mal einen schnellen Zehner dabei. Aber insofern ging das, weil ich habe auch jetzt die 12 Jahre nie komplett Pause gemacht. Also ich bin schon mal gelaufen, aber das war ja, mal mit den Kindern, wenn die im Fahrrad gefahren sind und sonst was. Aber eigentlich hat es mir unheimlich schnell wieder Spaß gemacht. Insofern war ich dann auch wieder schnell begeistert dabei. Und eigentlich kann ich auch sagen, vielleicht war es auch gut, dass ich nicht gleich so 100% eingestiegen bin mit dem absolut, ich will nicht sagen, ja, sehr strukturierten Training mit noch mehr, noch schneller, sondern gesagt habe, ja, mir macht es wieder Spaß und bin wieder langsam reingekommen. Weil damit habe ich mich dann auch, konnten Sehnenbänder, ich hatte nie Verletzungen, konnte also wieder einsteigen, ja, ohne dass ich je irgendwie dann wieder auf der Schnauze gelegen bin. Das ist sogar eigentlich vom Anfang an bis heute, kann ich nie sagen, dass ich irgendwie mal ein halbes Jahr wegen Verletzung Pause machen muss. Ich hatte nie Bänderriss, irgendwas, Achillesferse, Läuferknie oder sowas kenne ich eigentlich nicht. Okay, nicht schlecht. Ja. Ja, aber das ist bestimmt dem zuzuschreiben, wie du gerade sagst. Ne? Also wenn man vernünftig einsteigt, ne, dann können sich die ganzen Strukturen halt darauf anpassen, auf jeden Fall. Meine nächste Frage wäre, aber das hast du ja schon so quasi so ein bisschen auch beantwortet, weil du bist ja quasi, wenn ich das jetzt so resümiere, deine Bestzeiten jetzt jenseits 50 gelaufen. Oder? Genau, 2017, also vor 3 Jahren jetzt, war meine Bestzeit. Und eigentlich hatte ich geplant, 2020 auch nochmal wieder Marathon anzugreifen und vielleicht sogar nochmal, auch hätte ich gerne dieses Jahr nochmal diese Marathonzeit angegriffen, was natürlich aus bekannten Gründen nicht möglich war. Ne? Also 3:02:45 auch in Frankfurt war das 2017, genau. Okay, also ja, also meine Frage wäre eigentlich so, glaubst du, dass man sich jetzt unabhängig jetzt von dir, aber glaubst du grundsätzlich, dass man sich so jenseits 50 noch verbessern kann, dass man da tatsächlich noch gut Reize setzen kann, um Leistung zu verbessern? Auf alle Fälle. Also das ist definitiv so. Ich denke, Leistung ist immer proportional zum strukturierten Training und wie viel Zeit man gewillt ist, dafür zu investieren und wie man das angeht. Also klar mag es sein, dass man im Alter dann die Reize nicht ganz so schnell wirken, wobei ich das jetzt gar nicht sagen kann. Also für mich, dadurch, dass ich dann immer Jahr für Jahr dann auch den Trainingsumfang mehr gesteigert habe oder dann eben auch sehr Spaß hatte an diesen schnellen Einheiten. Ich sage immer noch vom Fußball, das ist natürlich ein Blödsinn, also weil das ist ja schon Studiumszeiten her. Also danach habe ich nie wieder Fußball gespielt, aber da hatte man natürlich schon eine Grundschnelligkeit drin. Und ich denke, die hilft mir. Und die dann mit der Ausdauer gepaart, also ich denke, man kann. Also mag sein, dass, aber da hätte ich ja auch noch selber dann ein Potenzial. Also Krafttraining habe ich nie so richtig gemacht. Bin ich, das ist bei mir eine Achillesferse, wenn du so willst im Training. Also das könnte man noch machen. Ich wollte das mal machen, hatte auch mal mit einem Kollegen da ein bisschen dran gearbeitet, der hatte mir so einen Plan gemacht, aber ich habe es dann doch nie gemacht, weil wenn ich Zeit hatte, bin ich laufen gegangen. Ja, und ja. Man hat dann doch so ein bisschen so. Ich glaube schon, also sicher ist es so, wenn ich jetzt sagen wir 17, ich habe in 18, 19 bin ich zwar mehr so Ultras und lange Sachen gelaufen, kommen wir vielleicht auch nochmal drauf. Wenn ich jetzt wieder auf die schnellen Halbmarathons und Zehner und Marathons gehe, ist es ein anderes Training. Und man muss sich, denke ich, fokussieren auch ein bisschen. Mhm. Man kann jetzt nicht sagen, ich laufe in einem Jahr, so wie ich das im letzten Jahr, Transalpin oder 24 Stunden rennen und will trotzdem noch eine Halbmarathon-Bestzeit machen. Also da ist dann die Gefahr, wenn man dann auf allen Kanälen gleichzeitig probieren will zu spielen, das würde ich vielleicht dann nicht machen. Insofern ist für mich Priorisierung auch von wegen, was ist jetzt dieses Jahr wirklich mein Schwerpunkt? Will ich wieder Marathon laufen oder will ich halt Ultra und Etappenläufe oder ähnliche Sachen machen? Und dementsprechend ist man dann bei dem einen oder anderen besser. Wobei ich auch sage, selbst wenn man im Ultralauf schneller oder besser werden will, muss man auch auf kurzen Distanzen besser sein. Also das Training kommt immer über die Unterdistanzen. Das ist beim Zehner so, das ist beim Marathon so und das ist beim Ultra so. Natürlich ist dann eine Ultradistanz für den Unterdistanz bei dem Ultra nicht mehr das 400-Meter-Intervall auf der Bahn, aber vielleicht ein schneller Zehnerlauf durchaus noch. Ne? Ja, definitiv. Wie sieht es bei dir mit Ruhetagen bzw. Regenerationswochen? Ist es was du regelmäßig mit einplanst oder ist das irgendwas, was du so nach Gefühl machst? Ne? Wenn du dich jetzt irgendwie müde abgeschlagen fühlst, dann sagst du, okay, ich mache jetzt einen Ruhetag. Wie gehst du davor? Also ich liebe meine Ruhetage. Mhm. Jetzt sage ich mal, ich war jetzt über gerade Corona-Zeit, ich hatte bis März war ich noch richtig gut dabei. Da bin ich ja auch hier auf Segmenten im Taunus noch meine Bestzeit nochmal einkassiert im Paar. Aber dann irgendwie so Juli, August, September, da ging es dann irgendwie runter. Da war ich dann weit entfernt von meinen idealerweise 60 bis 70 Wochenkilometern, die ich eigentlich schon machen will. Da hatte ich mir dann mal eine Challenge gesetzt, okay, wie kriegst du jetzt die Wochenkilometer? Und so habe ich immer gesagt, 2 Wochen lang machst du mal jetzt Streakrunning, dass du jeden Tag irgendwie was rausgehst. Wohlwissend, ich bin kein Streakrunner, ich hasse das eigentlich. Ich halte das für Blödsinn. Entschuldigung, dass ich jetzt den Streakrunnern das da in aber weil, wenn ich eine intensive, weil ich meine, sagen wir so, ich liebe meine intensiven Laufeinheiten. Und nach denen ist, also wenn ich, typische Woche sieht bei mir aus, dass ich mittwochs eigentlich im Verein auf der Bahn Intervalle mache, freitags meinen schnellen Lauf, also 10 Kilometer Tempolauf und sonntags den langen Lauf. Ne? Und dann habe ich drumherum, fülle ich das so auf, aber 2 Tage die Woche Ruhe halte ich für mich ideal. Mhm. Und dann ist es die Wochen über, klar, in der Marathonvorbereitung probiert man dann immer steigern, weniger und so weiter. Das probiere ich dann auch nochmal zu priorisieren. In so einem, jetzt, wenn es nicht auf den Wettkampf geht, kommt so eine Fluktuation, sage ich mal, daher. Also da mache ich jetzt nicht eine Woche komplett gar nichts. Also ich habe mir jetzt nochmal da auch nachgeguckt. Also es gibt eigentlich keine Woche, wo ich weniger als 3 Läufe habe. Also sowas gibt es bei mir eigentlich nicht. Okay. Ja, sehr gut. Du hast ja vorhin jetzt das Intervalltraining auf der Bahn im Verein angesprochen. Ich nehme an, das sind so verschiedene Altersklassen, ne? So junge, ja. Ne? bis zu den Älteren. Wie verhält es sich das bei dir? Erstmal da und vielleicht auch in den Wettkämpfen selbst. Ist Alter auch irgendwas, was dir da durch den Kopf geht, wo du dir denkst, hey, ne, wäre ich jünger, hätte ich dich jetzt noch gekriegt? Oder ganz andersrum, dass du den Jüngeren noch davonläufst? Wie ist es da? Also gerade bei uns in Wieslau im Verein ist es nett, es ist sehr gemischt. Also das Gesamtalter der Gruppe, da sind welche, die gerade mit der Schule fertig geworden sind und es sind auch welche, die älter sind als ich. Mhm. So, sagen wir so, in dem Leistungsniveau, wie ich laufe, gibt es keinen, der älter ist, noch schneller läuft. Da sind der Nächste, der schneller läuft oder so wie ich laufe, der ist vielleicht 8 Jahre jünger oder sowas oder 10 Jahre jünger. Aber es gibt dann auch durchaus diese 18-, 20-Jährigen, einer davon, wenn der es nicht regelmäßig hat, die sind dann schneller, aber der andere, das ist auch ein Sohn von der Kollegin oder sonst was, der ist ungefähr so, aber auf den kurzen Distanzen mal 800 Meter kriegt er mich noch, aber wenn man dann 5000er macht, dann schaffe ich es dann doch durchaus den auch noch. Also ja, das motiviert einen schon, also auch gegen Jüngere dann da nochmal bestehen zu können und nicht nur auf Strava, auf Garmin sagt einem das, ne, dein Laufalter ist irgendwas in den 20ern oder 20. Ja. Aber wenn ich sage, okay, wenn der 20 ist, der ist ja auch gut trainiert und ich bin so schnell wie er, dann ja, mag das ja irgendwie theoretisch stimmen, aber keine Ahnung. Insofern, ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt derjenige bin, der stetig Statistiken führt und ich habe zwar alles mitlaufen lassen, lasse auch meine Wattzahlen mitlaufen oder sonst was, aber eher viel von dem Trainingsrhythmus oder auch gerade von diesem Wochenrhythmus ist bei mir eingefahren und auch so festgebrannt nach den vielen Jahren, dass ich nicht auf den Plan gucken muss so viel, was ich groß jetzt trainieren will. Dann geht es eher darum, von wegen, sind die Hunde fit oder ist es zu warm, kann ich mit denen nur eine kurze Runde drehen, muss ich danach nochmal selber los. Und also das mache ich dann sehr, teilweise schon eigenständig dynamisch und im Verein, okay, wenn man da mit den anderen läuft, läuft man halt das, was im Training angesagt wird, das ist dann auch nicht mehr wünscht dir was. Nur in der Vorbereitung selber für Marathon, wenn die da was anderes sagen, nee, ich brauche noch lange Intervalle, dann mache ich auch mal lange Intervalle alleine da. Mache ich auch so, alleine jetzt auf die Bahn zu gehen, ist für mich kein Problem. Viele sagen ja, ist ja öde. Natürlich macht es mehr Spaß mit vielen Leuten auf der Bahn, aber ich gehe auch jetzt hier in Krumberg manchmal auf die Bahn und laufe dann da mal kurze, mal längere Intervalle. Also das macht mir einfach, ja, ich finde es immer noch gut. Auch alleine, auch wenn es nicht so doll ist. Ja. Sind dann wiederum im Wettkampf Altersklassenplatzierung was, worauf du schielst? Ist es was, wo du sagst, okay, das ist mir irgendwo wichtig oder ich gucke einfach mal, was da rauskommt und du guckst da jetzt nicht, wer dabei ist. Manchmal kennt man so seine, so die Leute, die, ja, die ungefähr, ne, entweder vorne stehen oder ungefähr so von der Platzierung ähnlich laufen wie man selbst. Wie ist es da bei dir? Also ich gucke schon, also sagen wir so, wenn ich einen Wettkampf laufe, laufe ich so schnell wie möglich, das ist ja logisch. Bei so großen Rennen jetzt wie Frankfurt Halbmarathon oder den ganzen Marathons, da habe ich auch in meiner Altersklasse selbst mit solchen Zeiten noch nicht die Chance, um da aufs Treppchen zu kommen. Aber sonst sammeln sich durchaus manchmal so Medaillen und Ähnliches von zweiten, ersten Altersklassenplätzen. Ich weiß, einmal war es so ein kleiner Dorflauf in der Nähe von Mannheim, wo ich sogar mal das Fahren 10-Kilometer-Lauf, wo ich mal selber Zweiter oder Dritter des Gesamtfeldes gelaufen bin. Deswegen war der sehr klein, Lauf gebe ich ja zu. Das war mal was ganz anderes. Aber insofern, ich gucke drauf, aber ist jetzt auch nicht so, dass das, wenn ich da, das ist, dass ich dann tot enttäuscht bin, wenn ich dann nicht wo bin. Und ich kenne meistens die Leute nicht, weil ich bin jetzt nicht so, dass ich immer nur meine festen Läufe habe, wo ich immer wieder hinkomme. Insofern, ein Lauf war so das war auch da im Odenwald, wo wir auch vom Verein häufig hingehen. Das weiß ich immer noch. Da war ein Typ, der immer am Anfang schneller gelaufen ist und der dann schon die Jahre immer gesagt hat, ah, jetzt kommst du wieder. Und am Anfang laufe ich der weg und am Ende über den Downhill überholt sie mich dann wieder, weil das ist auch noch so eine Stärke. Ich laufe sehr gut bergab, sehr schnell, aber hoch halte ich mich zurück oder bin ich nicht so gut. Also insofern, da gucke ich manchmal drauf, aber es ist da auch jetzt nicht so, dass ich habe jetzt genügend Altersklassenplatzierung, dass ich da irgendwelche Bestlisten brauche. Ja, ich meine, ich frage ja auch deshalb, weil ich meine, manchmal habe ich das Gefühl, dass gerade so die Altersklassen, so AK 50, 60, 70, so darüber hinaus, dass das so ein bisschen untergeht, ne? Aber man da durchaus noch wirklich sehr flotte Leute dabei hat, ne? Wenn man jetzt so auf die Ergebnisliste zum Beispiel beim Frankfurt Marathon guckt, ne? Dass da jemand im Bereich von AK 55, 60, 65 da jetzt noch irgendwie an die 3 Stunden läuft und so weiter. Ne? Das ist ja wirklich, finde ich, sehr hoch zu werten. Ne? Aber manchmal geht das doch unter. Andererseits ist das vielleicht auch so ein bisschen so Triathleten-Ding, weil da guckt man schon, glaube ich, genauer drauf, gerade so für diejenigen, die sich jetzt für Hawaii qualifizieren wollen und so. Die gucken ganz genau, ne? Startet der da auch? Der ist ja auch in meiner Altersklasse und so weiter. Ach so, weil da wird schon jede einzelne Position in der Altersklasse bewertet. Ja, also der Triathleten-Denk ist mir fremd. Insofern bin ich ja hier bei euch nett zu Gast, aber als reiner Läufer zu Gast. Also Schwimmen ist nicht meins und Radfahren, das kannst du an der Hand abzählen, was ich da im Jahr mache. Hat sich dein Training jetzt im Laufe der letzten Jahre irgendwie verändert? Ist was du jetzt so, sage ich mal, Grundlegendes verändert hast? Außer jetzt die Struktur, ne, die du schon angesprochen hast. Mhm. Jetzt, ich sag mal jetzt so nach deinem Wiedereinstieg, so ab 2010, ist da was, wo du sagst, na, jetzt bin ich etwas älter und weiser und kann da dementsprechend mein Training besser strukturieren? Weiser, insofern, ja, also ich war ja, vorher war ich jünger und dumm, sag ich mal, also weil ich hatte mir ja nie Gedanken über strukturiertes Training gemacht, ja, und bin trotzdem Volksläufer geworden. Ich weiß noch, dass ich, als ich dann wieder angefangen bin, also noch bevor ich dann in dem Verein gelaufen bin, dann dachte ich, ah ja, Bonamés 10 Kilometer, was bist du denn so früher gelaufen? Ja, so 40 Minuten, ja, läufst du da mal drauf an. Dann bin ich da losgepisst und habe gesagt, boah, geht ja gar nicht mehr. Also das war dann schon, da musste ich erstmal wieder lernen, aber jetzt über die vielen Jahre, denke ich, habe ich das Ganze und auch muss jetzt in mir nicht mehr in einem Marquardt oder irgendeinem Marathon-Training-Buch mir haarscharf die Trainingspläne rausschreiben, und um so eine Leistung abzurufen, sondern da, denke ich mal, habe ich die Erfahrung und ich spüre ja auch, was geht oder was fehlt oder letztendlich auch was Spaß macht oder wo man jetzt mal Testkämpfe einbaut, das überlegt man sich so. Ich habe schon immer so auf Excel mir so einen Periodisierungsplan für ein ganzes Jahr dann normalerweise gemacht, um zu gucken, okay, was sind die Hauptwettkämpfe, wo kann ich Trainingssachen, also so strukturiere ich mir das, aber jetzt nicht mehr haarklein. Ich habe ja noch nie mit einem Trainer gearbeitet, ne? Das wäre vielleicht dann irgendwann auch nochmal noch einmal das Potenzial. Vielleicht sieht man von außen jemand noch mal mehr. Das ist, können wir bei einer anderen Gelegenheit vielleicht mal besprechen. Ja. Also insofern, ja, die Erfahrung hilft, denke ich, auf alle Fälle. Also die Erfahrung und auch das Laufgefühl, oder wenn ich jetzt merke, ich bin schlecht drauf, dann breche ich es nicht übers Knie, oder auch wenn ich an der Nidder nicht ganz so lang laufen will, dann laufe ich ein bisschen weniger und beschleunige dann am Ende was, und das mache ich dann dynamisch im Kopf, ohne dass ich mir dann groß Gedanken mache, oh, war das jetzt blöd, hat das jetzt nicht geholfen, in Anführungsstrichen, also. Ja, sehr gut. Ein bisschen eigenständig. Wie sieht es dann wiederum mit der Ernährung aus? Ist das ein Punkt, weil ich denke, viele übersehen das auch, ne, dass so die Wichtigkeit der Ernährung, gerade im Zusammenhang mit Trainingseinheiten, ne? Wie sieht es bei dir aus? Ist das was du in dein Training einbindest, oder sagst, okay, ich laufe, was weiß ich, meine 60, 70 Kilometer in der Woche, also kann ich mir auch gönnen, was ich will? Also, ich bin nicht der Ernährungstheoretiker oder da bin ich nicht der Experte selber. Ich koche selber nicht so gut, dafür kocht meine Frau umso besser. Wir kochen hier, oder sie, seit längerem hauptsächlich vegetarisch oder teilweise jetzt auch mehr vegan. Bei der Arbeit in der Kantine gucke ich eigentlich auch lieber nach den vegetarischen Gerichten, und da muss ich sagen, hat sich in den letzten Jahren viel, viel verbessert. Also da gibt es manchmal jetzt zwei Gerichte, die wirklich gut sind, die ohne Fleisch auskommen, und das Fleischgericht will man dann ja auch gar nicht mehr. Also insofern habe ich mich da umgestellt, ohne dass ich sagen würde, wenn es denn mal eine Hackfleischpfanne ist, dann nehme ich auch mal das Hackfleisch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da mit dem großen V jetzt schon rumliefe oder sowas. Auch sonst, sage ich mal Schokolade und sonst was, ja, es ist aber, ich probiere, also gerade unter der Woche, ich bin ja unter der Woche nicht hier unbedingt in Kronberg, also jetzt Corona-Zeiten ausgenommen, bin ich hier unten in Waldorf, und das ist ja auch das, wo ich eben vor 10 Jahren meine Zweitwohnung da unten hatte und plötzlich mehr Zeit hatte, unter der Woche ganz alleine abends mir die Zeit zu strukturieren, und da habe ich keine Süßigkeiten, ne? Da esse ich auch abends keine Süßigkeiten, habe ich auch nicht das Verlangen, da esse ich mein Brot, weil mittags gibt es in der Kantine, abends gibt es 4 Brotscheiben, fertig, Ende, aus, in der Küche bleibt kalt. Insofern ist meine Ernährung ja jetzt nicht durchgeplant, aber auch jetzt die Art ufert nicht aus irgendwie, sondern die bleibt in, denke ich mal, vernünftigen Bahnen. Okay, sehr gut. Und also wie sieht es dann in dem Bezug aus, zum Beispiel auf Trainingseinheiten? Wenn du jetzt sagst, okay, ich will jetzt, was weiß ich, am Sonntag jetzt den langen Lauf machen und was weiß ich, esse da jetzt ja abends schon vielleicht weniger Kohlenhydrate an dem Morgen, trinke ich vielleicht mal einen Espresso und laufe erstmal nüchtern los und nimm da erst währenddessen was zu mir. Weißt du, so in dieser Art, machst du da auch was in Ja, dieser Art? Habe ich mal gemacht, ein paar Mal. Bin jetzt eigentlich nicht so der nüchtern Lauf-Fan für die ganz langen Läufe oder sonst so. Also, das sagen wir so, oder auch für die Intervalleinheiten halte ich das für Blödsinn. Also, wenn da will mir ja richtig was rauspowern und dann müssen die Muskeln ja mitspielen. Und wenn ich dann schon quasi vorgeschwächt reingehe oder jetzt bei einem langen nüchternen Lauf so nüchtern reingehe, dass ich, wenn ich dann wirklich 35 laufen will, dann unterwegs essen muss, dann esse ich lieber, frühstück lieber, ich halbwegs normal und laufe dann die 35 ohne, dass ich mir dann irgendwelche Gels dann dazwischen schieben muss. Also, ja, oder auch meinem Transalpinlauf da, das war natürlich ganz was anderes, da isst du eh auch so viel wie möglich. Und also ich bin nicht so der am Vorabend dann schon groß sein Essen plant, auch wie gesagt, auch da könnte man wieder auf die Liste schreiben, vielleicht noch Potenzial zum Verbessern. Also. Du hast jetzt gerade Transalpin angesprochen, auch vorhin auch Ultras. Ja. Da hast du, glaube ich, auch schon einiges gemacht. Ist das was sich im Laufe der Jahre so herauskristallisiert hat oder was du immer wieder machen wolltest oder wie kam es zustande? Also ich habe eingestiegen bin ich über eine Vereinskollegin in Rottgau in den 50er. 2015 ist mein erster Ultra, der berühmte flache Rundenlauf in Rottgau. Dann habe ich 16 Taunus Ultra, das einmal gemacht. Und also richtig angefangen habe ich dann erst 17, 18, also auch gar nicht so lange her. Ne? Da bin ich einmal 100 Kilometer Biel gelaufen, 2017. Und dann 2018 kam dann schon so die Idee, 2019 den Transalpin zu laufen. Und da bin ich dann drei Ultras in einem Jahr gelaufen. In Norwegen einen Lüssefjord, der war aber richtig brutal, aber toll. Dann so ein 50 Kilometer im Kraichgau und dann den Trail Dorado, so ein 24-Stunden-Rennen. Das ist auch total von dem Michel Ufer. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal was Ja, gehört ja, hast. ja, ja. Total liebevoll, toller Lauf. Kann ich also jederzeit wieder empfehlen, wenn es denn mal wieder stattfindet. Das war 2018 und dann letztes Jahr eben der Transalpinlauf. Habe danach jetzt aber gesagt, okay, ich bin jetzt nicht, will jetzt nicht weitermachen wie noch länger und 3 Tage Lauf, 200 Kilometer oder sonst was. Dann war eigentlich ja mein Plan, hatte ich vorhin schon mal gesagt, 2020 wieder zurück auf den Marathon zu gehen. Also. Und nicht immer nur, es gibt ja viele Leute, also beobachte ich in meinem Umfeld auch, die sagen, ja, Marathonzeiten knacke ich nicht mehr, ich gehe lieber auf Trailläufe und lange Läufe, das kann man nicht so vergleichen und da laufe ich so mein Tempo. Aber sagen wir so, wenn man will, also wenn man schnell laufen will oder wenn man trainieren will und dann auch im Alter, warum denn nicht? Also wie gesagt, deine Frage, kann man denn immer noch Bestzeit laufen? Ich denke schon. Also ob ich nochmal die 3 Stunden jetzt knacke, das in 21, das weiß ich nicht, aber versuchen kann man es nochmal. Wenn man das Ziel sich gar nicht setzt, dann würde man es auch nie nie schaffen. Auf den Versuch kommt es an, ne? Also Genau. das ist, glaube ich, so das Wichtigste mit dabei. Also Ultras, also ist es was jetzt so nebenbei jetzt quasi bei dir läuft? Oder gibt es bei dir so eine, also bei dir gibt es jetzt nicht so eine Gewichtung? Also das ist jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel auf das nächste Jahr blickst, dann denkst du, okay, das würde ich gerne machen, das würde ich gerne machen. Jetzt unabhängig davon, ob das jetzt ein 100-Kilometer-Lauf ist oder ein Marathon. Ja, also sagen wir so, die 100 Kilometer Biel und auch der Transalpin, das waren schon große Ziele. Ne? Ja, Also ja. da war auch, ging auch viel in die Vorbereitung rein, weil hatte ich auch sehr viel Respekt davor. Ich wusste überhaupt nicht, ob Schwindelfreiheit oder wie brutal in so einem Transalpinen Lauf dann wirklich ist. Also wenn man ihn dann gelaufen ist, lacht man vielleicht im Nachhinein drüber, aber viele Leute scheitern ja da durchaus dran, warum auch immer, ne? Also verletzen sich oder sind nicht gut vorbereitet und so weiter. Insofern, das waren schon große Sachen, ist nicht nebenbei gelaufen. Und in den Jahren ist ja auch dann eher der Marathon, musste dann zurückstecken. Ne? Mhm. Und das war bei mir jetzt nur so die Überlegung, dass ich jetzt das nicht nehme, okay, jetzt muss es der Deutschlandlauf, der Europalauf, der Transamerika oder ich will mich da nicht so reinsteigern, um jetzt nur noch Ultra zu laufen. Mhm. Deswegen jetzt eigentlich auch wahrscheinlich für nächstes Jahr eher auf das Klassische nochmal zurückgehen, wieder auf die Bahn gehen, wieder die Fünfer aufbauen, die Zehner aufbauen und dann mal gucken, was im Halbmarathon und im Marathon geht. Also das wäre jetzt das aktuelle Gefühl. Okay, sehr gut. Was ist jetzt deine Motivation, den Sport so lange auszuüben, wie du das tust? Oh, also gute Frage. Also ich habe über Sport viele Leute kennengelernt oder viele Freunde jetzt auch kennengelernt und das ist eigentlich mein Ein und Alles, aber meine Familie, die kennen mich ja gar nicht anders oder sonst was. Ja, die lachen natürlich schon immer von wegen so, aber ich gehe auch manchmal abends um 10 Uhr nochmal raus und wenn ich jetzt um 1 Uhr wiederkomme, dann bin ich halt dann 3 Stunden durch die Lacht gelaufen. Was mache ich auch manchmal. Also ich bin da, was motiviert mich da? Also es gehört zu mir irgendwie. Das ist so, also ich kann es mir nicht vorstellen, das nicht mehr zu machen. Also ob ich jetzt mit 80 dann später noch so da mich über die Strecken schleppe, keine Ahnung, aber vielleicht dann irgendwann nicht mehr. Also solange die Motivation da ist, gell? Die Motivation aktuell, ist sie da? Oder sagen wir so, die Motivation war ja in den Monaten, was ich vorhin gesagt hatte, mal so ein bisschen keine Wettkämpfe und dann hatte ich bei der Arbeit viel mehr Stress, dann ging mehr Energie in die Arbeit rein. Aber jetzt habe ich gesagt, okay, das will ich wieder umdrehen. Ich will wieder heiß sein, in Anführungsstrichen, aufs Laufen und gucken. Ne? Ich muss dann auch gucken, dass ich fahre jetzt am Sonntag morgens mit den Hunden 10 und dann abends nochmal 22 an der Nidda. Und das war dann gestern nichts gemacht und heute nur ganz langsam gemacht. Ne? Weil ich merke auch schon, okay, jetzt kann ich nicht dann wieder reinballern oder sich dann doch irgendwann mal verletzen, weil man es dann wieder zu motiviert daran geht. Aber die Erfahrung, denke ich, oder das Körpergefühl habe ich da. Dazu läufst du ja dann auch mit Puls und Watt oder sowas. Und dazu ist dann teilweise sogar die Puls sogar besser als der Wattmesser, weil der Wattmesser sagt immer noch, ja, das ist ja easy. Aber der Puls kann ja trotzdem hoch sein. Das heißt, man braucht ja durchaus beides da. Ja, und vielleicht auch das Gefühl, ne, jetzt irgendwie. Ja, sowieso. Jetzt unabhängig jetzt von den ganzen Gadgets, die wir benutzen, ne, einfach mal so ein bisschen auf das hören, ne, so von wegen, jetzt wäre doch mal ein Ruhetag doch mal nötig, so nach dem ganzen Training. Peter, abschließende Frage, was würdest du so den jüngeren Läufern so mit auf den Weg geben wollen, die jetzt sagen, das motiviert mich doch ganz schön, ne, dass der Peter so lange dabei ist. Was wäre so dein Tipp für die jüngeren Läufer, um lange beim Laufsport dabei zu bleiben? Ja, auch langfristig zu denken und nichts übertreiben und die Konsistenz, also wirklich die Stetigkeiten macht es. Ne? Und dann, also wenn ich dann, okay, wenn du Richtung 3 Stunden Marathon gehst, dann kannst du die Zeit ja nicht mehr um 10 Minuten nach vorne schieben. Zu merken, dass auch da eine 3-Minuten-Verschiebung dann ein großer Erfolg ist. Ne? Und an den Kleinigkeiten zu arbeiten und konsistent letztendlich dran zu bleiben. Also und die Motivation dann, ja, nicht durch, wenn es mal ein Jahr weniger ist, dann sagen wir so, okay, dann war das die große Periodisierung über die Jahre hinweg. Gibt es ja auch Leute, die sagen, man darf auch die Jahre nicht steigern und muss da wieder zurückziehen. Ich denke, ja, über Motivation, also das wäre dran zu bleiben und langfristig zu sehen. Nicht zu sagen, oh Gott, jetzt ist der Knacker da mit seinen 56 schneller als ich. Da komme ich nicht dran. Also gerade wenn ich mal in meinem Freundeskreis sage, du bist ja schneller, ja, ich bin aber auch älter, ihr könnt ja noch drankommen. Macht doch mal weiter. Also da so ein bisschen hat vielleicht nicht jeder den Biss, aber die Jüngeren, denke ich, die haben schon eher den Biss. Und wenn die sehen, boah, da ist der Gap trotzdem noch so groß, aber dann, ihr habt dann vielleicht noch 10 Jahre Zeit, da dran zu kommen. Und dann beweist es euch da nochmal. Für mich ist sowieso das Allerbeste, wenn du in der Jugendleichtathletik deine Bestzeiten gemacht hast, dann wirst du nur noch langsamer. Für mich ist das Beste am Anfang nicht so gut zu sein, weil dann kann man sich noch länger steigern. Also das ist, deswegen war ich ja nie Spitzensportler in der Jugend, nie im Leichtathletikverein. Deswegen konnte ich mich auch noch steigern. Ja, aber das, auch sonst. Das ist auf jeden Fall, ne, auch ein wichtiger Punkt, ne, so an sich. Ich meine, ich sag ja immer, du hast ja deine Lebensjahre, aber du hast ja auch deine Sportjahre, ne? Wenn man jetzt irgendwie erst mit 40 einsteigt, dann macht man natürlich, kann man noch mit 40, 50 und so weiter noch Fortschritte machen. Wenn jemand schon wirklich so ab dem Jugendalter richtig auf hohem Level Sport macht, ne, der wird wahrscheinlich irgendwann mit 40 sagen, ich will davon nichts mehr wissen. Ne? Also der wird dann auch irgendwo. Mag sein, dass dem das dann irgendwie zu viel wird. Nichtsdestotrotz hat er natürlich auch ein Asset, weil er weiß schon viel mehr über Trainingsmethoden und er muss nicht so blind daherlaufen, wie ich das dann gemacht habe, bis ich das dann mal nicht rausgekriegt habe, wie der Hase läuft, sondern er hat ja eigentlich viel bessere Voraussetzungen, um dran zu bleiben. Natürlich darf er sich nicht frustrieren lassen, dass er nicht mehr so schnell ist mit 55, wie er mit 25 war, aber das gehört ja dann zum Lauf der Zeit dazu. Ja, aber die Erfahrung habe ich schon hin und wieder gemacht oder auch gehört, so von dem einen oder anderen, ja, was will ich jetzt noch hier, ich würde meine Zeit nicht mehr verbessern, wird eigentlich nur noch älter und langsamer. Ne? Und das sind halt so Leute, die sich da wirklich da gar nicht mehr so richtig motivieren können. Ne? Und ich glaube, aber dann ist ja die Frage, zu welchem, mit was vergleicht er sich? Ne? Also jetzt kann man ja sagen, okay, wie steht da an dem Tag X heute oder sonst was, oder in das vergangene Jahr? Kann er nicht sagen, okay, ich kann vielleicht nicht mehr so wie vor 10 Jahren laufen, aber ich möchte nächstes Jahr schneller laufen als das Jahr zuvor. Das heißt, dass es sich dann erstmal wieder einen Kick nach vorne gibt. Und wenn er das dann geschafft hat, sagt, oh, ich bin jetzt älter geworden, aber ich bin schneller geworden im Vergleich zum letzten Jahr. Und dass er sich dann erstmal wieder langsam nach vorne kämpft. Und ich habe eine ganz ehemalige Kollegin, die, als ich hier noch bei Braun gearbeitet habe in Kronberg, die ist wirklich in die Leichtathletik der Alten, also die ist jetzt über 60 oder sowas und läuft da in Weltmeisterschaften mit. Natürlich wird dann das Teilnehmerfeld auch viel geringer, aber dann kann man sagen, okay, wenn ich dann nicht mehr der im Ultra oder der Marathon ist, dann konzentriere ich mich vielleicht auf 400 Meter oder 200 Meter und gehe da mal in die Altersklassen rein und kann da Erfolge haben. Also wenn man früher schneller war, ist das ja eher ein Asset, um auch im Alter immer noch schnell zu sein. Und da gibt es ja auch dedizierte Lauffelder. Oder wenn du sagst, dann schielt man halt doch mal auf die Altersklasse und nicht auf den Gesamtsieg. Also, dass ich nicht mehr wie Carl Lewis über 100 Meter sprinten oder was auch immer springen kann, das ist ja logisch. Aber da darf man sich natürlich nicht die falschen Vorsätze machen, ne? Da muss man die Ziele richtig setzen. Genau, ne, die Ziele sind wichtig, auch die Einstellung, mit der ich da an den Sport reingehe und wie du vorher gesagt hast, ne, also die Motivation, so lange zu bleiben, ich meine, du liebst das Laufen an sich, ne, das gibt dir schon genug und es gibt einfach auch Leute, die schielen da einfach auf die Bestzeiten und wenn sie merken, okay, da ist jetzt einfach nicht mehr zu holen, ne, ich kann jetzt irgendwie sowas, was ich nicht mehr Sub 3 laufen, jetzt einfach nur als Beispiel zu sagen, dann suche ich mir was anderes, so nach dem Motto. Also ich finde so die Einstellung zu dem Sport, beziehungsweise ja, also den Laufsport oder den Ausdauersport so nicht jetzt nur aus dem Wettkampfgesichtspunkt sehen, sondern einfach das einfach, das soll irgendwo zum Leben dazugehören. Ne? Ich glaube, so geht es uns beiden. Ne? Also ich könnte jetzt auch ohne meinen Sport nicht. Ne? Und ich glaube, so die Bestzeiten, ne, entweder macht man das so, wie du gerade gesagt hast, ne, oder die rücken dann halt so ein bisschen in den Hintergrund und man erfreut sich einfach an der Bewegung an sich. Ne, das ist ja auch wichtig. Ja, ja. Definitiv. Peter, ich bedanke mich für das coole Interview mit dir. Ja, war mir eine Ehre, in der Wechselzone mal zu sein. Sehr gerne und sehr gerne auch mal wieder irgendwann. Wer weiß, vielleicht du hast ja das Thema Coaching angesprochen, vielleicht irgendwann im Coaching-Teil des Wechsels oder Podcasts. Auch das eine Möglichkeit, genau. Dann zeigst du mir auch, was da alles falsch war und was für Potenziale dann noch alles schlummern. Ich glaube nicht, dass du viel falsch machst. Okay. Ja, also deine Zeiten sind schon richtig, richtig gut. Also Peter, ich wünsche dir wirklich schöne Feiertage, guten Rutsch ins neue Jahr. Und, ja, wünsche ich dir auch. Vielleicht oder hoffentlich sieht man sich mal so bei dem einen oder anderen Wettkampf. Also in der Wechselzone ist der Frankfurt-Marathon für nächstes Jahr fest eingeplant. Okay, dann werde ich da auch mal wieder. Also die Strecke kenne ich jetzt gut genug, bin ich schon 6 oder 7 Mal gelaufen. Da verlaufe ich mich nicht. Das denke ich auch. Okay, also ich danke dir. Okay. Bis dann. Ciao. So, das war das Interview mit Peter. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. An dieser Stelle nochmal danke, Peter, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, Peter. Und, ja. Ja, aber das war jetzt nicht nur der einzige Einspieler, den wir in dieser Folge haben, denn auch der Ludwig, der heute nicht mit von der Partie dabei sein kann, hat einen Einspieler gemacht zu seiner Podcast-Serie. Laufend im Ohr. Laufend im Ohr, genau. Danke, Tabea. Das hätte ich nur niemand dich gemerkt, machen, wenn du es jetzt dich nicht offenbart hättest, dass du es vergessen hättest. Jetzt habe ich tatsächlich, hatte ich jetzt so einen Knoten im Kopf. Genau, laufen im Ohr, zweiter Teil. Bin gespannt. Mats ab. Ich auch. Yay. Ja, auch von mir ein gutes neues Jahr. Alles Gute für 2021. Und ja, ich starte das neue Jahr so ein bisschen wieder off-track in dieser Episode, in dieser Folge und präsentiere euch in dieser Woche wieder einen Podcast, einen neuen Podcast in unserer Serie Laufend im Ohr. Und bevor ich euch den konkreten Podcast für diese Woche vorstelle, will ich euch kurz erzählen, dass ich, nicht unbedingt einen neuen Vorsatz habe für dieses Jahr. Ich bin nicht so der große Fan von Neujahrsvorsätzen. Ich glaube, dass es sinnvoller ist, sich auch unterm Jahr immer darüber Gedanken zu machen, was man besser oder anders oder vielleicht auch nicht mehr machen sollte. Aber was so das Podcast-Hören angeht, habe ich mir überlegt, dass ich mir vielleicht jetzt doch ein bisschen eine Kur oder eine Diät zulege und nicht mehr ganz so verbissen versuche, alle Podcasts, die ich abonniert habe, mehr oder weniger regelmäßig zu hören. Und deswegen werde ich so ein bisschen aussortieren und werde jetzt auch so ein bisschen mir Gedanken darüber machen, welche Podcasts ich eben auch nur noch sporadisch höre. Und ja, ich habe jetzt so, was die Nutzung der Apps angeht, der Podcast-Apps angeht, mache ich das jetzt so, dass ich praktisch meine bisherige Podcatcher-App dafür verwende, meine ganzen Abos auch aktiv zu lassen und da immer wieder reinzugucken, was so Neues erschienen ist und herausgekommen ist, die neuesten Episoden, die man sich da auflisten kann, aber ich eigentlich als Podcast-Hör-App Spotify nutze. Und da auch, was die Abos angeht, doch sehr konservativ bin und dann eben wirklich nur noch die Podcasts abonniere, die ich auch wirklich dann wöchentlich oder eben dann höre, wenn sie rauskommen. Also ich habe dann so 10, 15 Podcasts vielleicht, die ich jetzt fest bei Spotify abonniert habe. Und da versuche ich dann auch wirklich immer aktuell die neueste Episode direkt zu hören. Und alle anderen Podcasts, die mich interessieren, die ich bisher abonniert hatte, die laufen in der anderen App mit. Und da gucke ich dann einfach rein und gucke, wenn mich dann eine spezielle oder bestimmte neue Episode interessiert, dann lade ich mir die einzelne Episode wiederum bei Spotify und höre sie da an. Also ihr seht schon, 130, 140 Podcasts, die kann man einfach nicht mehr regelmäßig hören. Und meine Playlist ist teilweise auch einfach zu lang geworden. Und deswegen werde ich mir jetzt ein bisschen mehr sporadischer um meine Gesamt-Podcast-Liste kümmern und mich dann vielleicht auch mehr auf die Lieblingspodcasts sozusagen fokussieren. Naja, das so ein bisschen am Rande. Insofern, ja, bleibt aber die Mischung auf jeden Fall beibehalten. Auch das, was ich euch vorstelle, das wird weiterhin bunt bleiben. Das wird Deutsch sein, das wird Englisch sein, das wird Sport- oder Lauf-related sein. Oder eben dann auch mal was komplett anderes. Ich habe da schon so ein bisschen was auf der Liste, was auch mal überhaupt nichts damit zu tun hat, was wir im Bereich Sport sonst so besprechen. Diese Woche allerdings und somit für die Folge 2 von Laufendem Ohr habe ich mir einen sehr klassischen Podcast rausgesucht. Einen Podcast, den ich schon relativ lange höre und der auch wirklich direkt was mit unserem Thema zu tun hat. Es ist ein englischsprachiger Podcast, es ist Marathon Talk und möglicherweise, und ich bin mir ziemlich sicher eigentlich, kennen den schon relativ viele von euch. Es ist nämlich ja eigentlich der führende Lauf-Podcast in Großbritannien. Und wenn man sich die Zahlen mal so anschaut, ist es wirklich ziemlich beeindruckend. Den gibt es auch schon wirklich ewig, diesen Podcast. Weit über 500 Episoden, ich glaube 580 oder sowas haben sie jetzt. Inzwischen 5 Millionen Downloads, über 5 Millionen Downloads insgesamt. Und diesen Podcast gibt es jetzt schon seit, ich glaube, 10 Jahren, ziemlich genau 10 Jahren. Und ist wirklich im Prinzip der führende Podcast im Bereich Laufen in Großbritannien und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Ist wie gesagt ein englischsprachiger Podcast. Und jetzt mal zu den Fakten sozusagen. Dieser Podcast wird ausgestrahlt, also wird runtergeladen in über 200 Ländern weltweit. Wie gesagt, über 580 Episoden inzwischen, 5 Millionen Downloads. Und ja, das Schöne an diesem Podcast ist, dass der sowohl thematisch immer sehr, sehr spannend ist, als aber auch sehr vielseitig und abwechslungsreich, was die Hosts angeht. Die Hosts sind, oder man muss sagen, waren bisher, dazu komme ich aber gleich, Martin Yelling, Tom Williams, das sind die beiden Gründer dieses Podcasts, Holly Rush und Tony Ordenshaw, das sind sozusagen die Hosts, die sich das immer aufteilen, die die Episoden auch immer ein bisschen abwechselnd gestalten und immer als Moderation und Co-Moderation auftreten. Und das finde ich deswegen ganz schön, weil ja, ist so ein bisschen wie auch bei uns in der Wechselzone, es sind nie alle dabei oder ganz selten alle dabei, ab und zu gibt es das schon. Es sind aber meistens zwei oder fast immer zwei Hosts und dadurch finde ich das immer sehr abwechslungsreich, weil es halt immer jede Woche so ein bisschen variiert, ne? Also Martin Yelling und Tom Williams haben das lange Zeit zu zweit gemacht, dann kam Holly Rush dazu und Tony Ordenshaw war auch schon von Anfang an dabei. Der ist aber relativ sporadisch immer in den Folgen vertreten und jeder hat so ein bisschen seine Rolle. Martin Yelling und Holly Rush sind im Prinzip zwei, ja, man kann schon sagen, semi-professionelle Ex-Läufer und eine Läuferin. Martin Yelling ist jemand, der früher sehr aktiv war, der sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt hat und auch immer noch in diesem ganzen ja, Laufzirkus involviert ist, weil er sehr viel mit dem London-Marathon zu tun hat, da eben auch ein Testimonial für den London-Marathon ist, dort Seminare auch gibt und Läuferinnen und Läufer betreut und ja, entsprechend Kurse gibt und so weiter, also Trainingsberatung macht und selbst auch Coach ist. Und ja, insofern hat er auch einiges an Erfolgen aufzuweisen. Er hat den Comrades Ultra mehrmals gefinisht. Er ist den Hawaii Ironman auch schon mal mitgelaufen, gefahren und geschwommen und ist auch vertreten, verheiratet. Vertreten ist er auch. Verheiratet mit Liz Yelling, die eben auch eine sehr, sehr erfolgreiche Athletin war und insofern auch sehr gut ja, das Geschäft sozusagen kennt, ne? Also so dieses Laufgeschäft, das finde ich sehr spannend. Tom Williams, auch ein sehr interessanter Mensch, der ist nämlich einer der Founder der Parkrun-Bewegung, einer der Gründer und ist da jetzt auch, ich weiß nicht genau, ob er CEO oder wie soll man sagen, Leiter des Ganzen ist, ich denke aber schon, ist jedenfalls führend, wenn es darum geht, was die Parkruns zu machen, bei der Organisation der Parkruns. Er reist auch in der Welt herum und betreut die einzelnen Teams vor Ort bei den Parkruns und kann da auch immer wieder aus dem Nähkästchen plaudern. War jetzt natürlich auch interessant während der ganzen Corona-Zeit, was mit dem Parkrun so geht, welche Probleme die da haben und was die berücksichtigen müssen. Aber da geht es auch um ganz andere Themen. Also das ist nur die Referenz, dass man auch sieht, das sind alles Leute, die wirklich was ja auch von dem Ganzen drumherum verstehen und von der Organisation und ja, ich sage jetzt eben, wie gesagt, auch mal vom Geschäft. Holly Rush ist ebenfalls eine sehr erfolgreiche Athletin eben auch, die eben auch schon die Commonwealth Games mitgemacht hat. Den Comrades hat sie, glaube ich, auch schon gefinisht. Den UTMB hat sie mitgemacht und ist jetzt auch vertreten für ASICS, also ist dort für die Frontrunner UK zuständig. Und hat damit auch so ein bisschen die, ja, wie soll ich sagen, die ja, Marketing-Komponente kann man schlecht sagen, aber eben so ein bisschen in diesem Lauf-Marketing-Geschäft mit dabei, also kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wenn es zum Beispiel darum geht, wie die ASICS Frontrunner so organisiert sind. Also auch tief involviert und Tony Ordenshaw, das ist auch ganz interessant, das ist jemand, der eher aus dem Entertainment-Bereich kommt tatsächlich, auch jemand, der sehr viel Lauferfahrung schon hat. Hat schon einige Marathons hinter sich, aber ist dann insgesamt eben sehr stark im Entertainment-Bereich tätig. Und insofern ja jemand, der so ein bisschen Abwechslung reinbringt in das Ganze, weil er ja, ein sehr kreativer Mensch ist und ja, mit seinen sogenannten Tony's Trials, das ist so eine Art, ja, wie soll ich sagen, Musikkomponente, so immer so kleine Liedchen schreibt und Dinge, die er tut, die er auf Rennen erfährt, die er im Training erfährt und so weiter, dann entsprechend in so kleinen lyrischen Liedern verarbeitet und das auf sehr, sehr witzige und charmante Weise dann letztendlich präsentiert. Also wirklich eine sehr, sehr originelle Variante, das Laufen an sich zu kommentieren. Und alles zusammen, finde ich, ist von der Zusammensetzung eine sehr, sehr bunte, sehr, sehr interessante und wirklich total abwechslungsreiche und eben auch originelle Mischung, was die Hosts angeht. Und ja, das macht jede Woche wieder Spaß, dazu zu hören. Der Marathon Talk erscheint immer wöchentlich. Ziemlich genau am Mittwochabend. Da wird er zumindest dann immer hochgeladen. Meistens ist dann Donnerstagmorgens spätestens die aktuellste Folge online. Ich kann mich nicht erinnern und ich höre den Marathon Talk jetzt seit ungefähr 3 Jahren. Wirklich wöchentlich. Das ist eben einer der Podcasts, wo ich wirklich beim Erscheinungstermin sozusagen live den fast schon höre. Und ich kann mich nicht erinnern, dass dann mal eine Folge ausgefallen ist. Also die ziehen das wirklich knallhart durch. Kann man sich ja auch ausrechnen. Und was mir bei dem Podcast gefällt, ist zum einen, dass es, was die Themenwahl angeht, wirklich alles abdeckt, was man sich zum Thema Laufen vorstellen kann. Also sehr klassische Themen wie die Ernährung beispielsweise oder die Trainingsvorbereitung, das Coaching und so weiter. Aber eben auch Themen wie, wie entwickelt sich das Thema Laufschuhe, wie entwickelt sich das Thema Profilaufen versus Hobbylaufen oder semi-professionelles Laufen. Es geht um alle möglichen Themen, wenn es große Wettbewerbe gibt, die wichtig sind. Marathons werden besprochen, aber eben auch tatsächlich ja, das Recreational Running, wie es heißt, also das semi-professionelle oder eben Amateurlaufen oder auch wirklich das klassische Hobbylaufen. Also da ist wirklich jeder angesprochen, das erklärt ja auch die hohen Downloadzahlen. Das ist ein sehr, sehr breites Publikum, anspricht das Ganze. Und was ich wirklich ganz großartig finde, und ich glaube, ich erzähle nicht zu viel, wenn ich sage, da haben wir uns auch ein bisschen was vielleicht für die Wechselzone abgeguckt, ist, dass die Folgen jeweils eine sehr gute und klare Struktur haben, weil die Folgen mit einzelnen Elementen arbeiten. Also das heißt, es ist kein Podcast, der irgendwie anfängt und dann ja, labern zwei, die klassischen Laber-Podcast-Formate, sondern es ist tatsächlich wie eine Show aufgebaut. Immer mit einer eigentlich gleichen Struktur. Es gibt immer eine kurze Einleitung der beiden Hosts. Die sprechen so über, ja, was machen die gerade, was erleben die gerade, wie trainieren sie gerade oder gibt es vielleicht irgendwelche Themen, die gerade betreffen. Dauert meistens so 10 bis 15 Minuten. Dann gibt es immer einen Teil, wo die so ein bisschen ja, in die Community reingehen. Es gibt nämlich die Möglichkeit, dass man sich als Hörerin und Hörer ja, in die Sendung mit einbringen kann, indem man zum Beispiel Fotos macht und von seinem Lauf erzählt auf Twitter und die Social-Media-Kanäle. Da werden dann immer so 2, 3 rausgenommen und vorgelesen und kommentiert. Das ist ja eigentlich immer ganz witzig, weil die Kommentare dazu immer ganz witzig sind, der Hosts. Ja, und dann gibt es auch immer noch so ein bisschen die Trainings-Sessions, die man sich sozusagen hochladen kann. Rate Your Runs heißt es dann, wo man dann einfach sagen kann, ich hatte heute einen mega guten Lauf, habe das und das gemacht und das auf Twitter veröffentlichen und dann wird es eben auch entsprechend kommentiert. Und ich war auch schon 1, 2 Mal dabei, weil eine Trainingseinheit, die ich sehr gerne mache, habe ich mir eben komplett vom Marathon Talk abgeguckt, nämlich das sogenannte Royal Flush. Und Royal Flush ist im Prinzip ein Steigerungslauf, wo man jeden Kilometer schneller läuft als den Kilometer davor und das möglichst lange. Und ja, da habe ich mal einen relativ extremen Royal Flush gemacht und der wurde dann auch in dem Podcast kurz besprochen und wirklich sehr, sehr witzig kommentiert, sodass ich einen ja, sehr, sehr lustigen Moment auf der Laufstrecke beim Training hatte. Und insofern hatte ich da so ein bisschen ein Fanboy-Moment. Also das war sehr schön und das ist eben auch ein Element der Show. Und dann gibt es, das finde ich auch immer sehr schön, immer so einen kurzen Block, wo die News besprochen werden. Also wo dann wirklich auf die aktuellen Ereignisse aus der Läuferinnen-Szene eingegangen wird, das auch sehr ernsthaft und ja, fundiert diskutiert wird. Also wenn es einen wichtigen Lauf zum Beispiel gab, ich sage nur London-Marathon dieses Jahr oder der Valencia-Marathon oder dass Mo Farah jetzt im Dschungelcamp ist oder sowas, ne? Also auch so ein bisschen Trivia-Sachen, aber alles, was so Neues in der Läuferinnen-Szene passiert, wird dann eben in diesem News-Teil besprochen. Der ist, muss man sagen, natürlich ein bisschen UK-lastig, ist klar, denn es ist ein englischsprachiger Podcast, wo es eben um die Laufszene in Großbritannien oftmals geht, aber eben nicht nur. Also in den News werden durchaus auch andere Sachen besprochen, die eben von ja, Bedeutung für die internationale Laufwelt sind. Das dauert auch meistens so 10 Minuten und dann kommt meistens der Interviewteil. Und da muss man sagen, da lebt natürlich der Marathon Talk ein bisschen davon, dass es halt der führende Podcast ist. Die kriegen im Prinzip so ziemlich jeden vors Mikrofon und das auch gerne mehrmals. Also da war im Prinzip schon alles da, was Rang und Namen hat. Und das sind meistens sehr, sehr schöne Interviews, weil sie nicht so klassisch sind, sondern auch wirklich mal ein bisschen tiefer gehen und eben auch von der Perspektive her immer auch ein bisschen die Amateursportlerinnen im Blick hat. Also insofern sind das immer Interviews, die sehr, sehr schön zu hören sind, die nicht so die Standard-Interviews sind, sondern wirklich sehr natürlich sich auch entwickeln. Also es ist jetzt nicht so sehr ein Interview, sondern vielmehr wirklich ein Gespräch, ne? Weil man auch wirklich die beiden Hosts, die das immer machen, meistens ist es Martin Jelling, der das macht, die auch wirklich Ahnung haben und eine sehr gute Interviewführung haben, finde ich, und auch immer wieder gut eingehen auf die Antworten. Also es ist nicht einfach nur ein Abhaken von irgendwelchen Fragen, die vorgestanzt sind oder vorgeschrieben sind, sondern es ist wirklich ein richtiges Gespräch, das sich dann auch in bestimmte Richtungen entwickeln kann. Und das macht sehr großen Spaß, weil die Interviews auch meistens nicht ewig dauern, sondern meistens so um die 30 Minuten. Und dann gibt es nach dem Interview manchmal noch so ein bisschen eine Trainings-, ja, Beratungs-Session sozusagen, wo man nochmal kurz ab und zu mal ein paar Trainingshinweise bekommt. Da wird ein bestimmtes Thema dann besprochen. Das dauert auch meistens nur so 10 bis 15 Minuten. Das ist aber eher selten, es kommt nicht so oft vor. Und dann gibt es nochmal einen kurzen Abrunder, wo nochmal kurz besprochen wird, was steht so an die nächsten Wochen oder die nächste Woche, was machen die beiden Hosts, die gerade dran sind, was haben die vor, wie geht's ihnen, und dann ist das auch zu Ende. Und meistens dauert so zwischen 60 und 75 Minuten eine Folge. Auch das ist relativ fix, das wird meistens auch ganz gut eingehalten und insofern weiß man einfach, woran man ist, und das finde ich sehr angenehm. Ich meine, ich mag auch gerne die klassischen Laber-Podcasts, das ist auch immer wieder mal was ich sehr gerne höre, aber dieser Podcast ist wirklich was, wo man eine sehr gute Struktur hat und wo man einfach von vornherein weiß, okay, jetzt kommt das, mal gucken, was im Interviewblog diese Woche dran ist. Also so ein sehr, sehr klassisches Showformat, und das finde ich in der Tat sehr angenehm. Was ich noch nicht wusste, als ich mir vorgenommen habe, diesen Podcast vorzustellen, ist, dass es, was die Besetzung dieses Podcasts angeht, jetzt aber tatsächlich einen großen Einschnitt gegeben hat, und ich errate euch einfach mal dazu, euch die letzte Folge des Jahres anzuhören, also des Jahres 2020 anzuhören. Denn zwei Hosts hören jetzt auf mit dem Podcast und ziehen sich zurück sozusagen aus dem Host-Team, nämlich Tony Ordenshaw und Tom Williams werden in Zukunft nicht mehr dabei sein. Gerade wer so ein bisschen das Interesse an diesen Tony's Trials von Tony Ordenshaw hat, also diese Lieder und diese sehr, sehr witzigen Verarbeitungen von Lauferlebnissen, der sollte sich auf jeden Fall die letzte Folge mal anhören, denn da gibt es so ein kleines Best-of. Und wer auch noch mal ein bisschen so das Sendungskonzept sich zu Gemüte führen möchte oder das Folgenkonzept, auch dem sei auf jeden Fall geraten, diese letzte Folge anzuhören. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich weiß es selbst nicht genau. Ich habe die letzte Folge natürlich gehört. Wahrscheinlich wird es so sein, dass Martin Jelling und Holly Rush erstmal zu zweit übernehmen. Aber wer weiß, was sich die überlegen, die beiden. Da wird es sicherlich die ein oder anderen Überraschungen vielleicht auch geben. Also da bin ich selber gespannt. Deswegen ist es jetzt genau die richtige Zeit, eigentlich dann auch einzusteigen und sich das mal anzuhören. Denn, wie gesagt, da hat sich jetzt, was das Personal angeht, sehr viel gerade getan und verändert. Aber ich würde euch raten, hört euch auf jeden Fall die letzten 2, 3 Folgen an. Da seht ihr auch, dass das alles sehr, sehr persönlich ist, und gerade eben die letzte Folge des Jahres. Ich weiß leider jetzt die Nummer nicht auswendig, aber die empfehle ich euch auf jeden Fall, denn die ist absolut hörenswert und zeigt auch so ein bisschen, So diese menschliche Komponente, ne? Das finde ich eben auch sehr schön an diesem Podcast. Es ist wirklich eine sehr, sehr menschliche Atmosphäre da und man hat wirklich so das Gefühl, man ist da voll dabei. Und es ist die Folge, die Episode 572. Das ist die letzte Folge mit Tom and Tony. Farewell, Tom and Tony heißt die. Und die hört euch auf jeden Fall an. Die ist sehr, sehr charmant und bringt eigentlich alles so ein bisschen auf den Punkt, nochmal, was ich gerade gesagt habe. Nur ein Interview, glaube ich, gibt es nicht in der Folge, weil dafür gibt es eben das Best of der Tony Trials. Ja, jetzt habe ich eine ganze Weile gesprochen und habe versucht, euch diesen Podcast ein bisschen schmackhaft zu machen. Ich bin gespannt, wie ihr ihn findet. Sagt mir gerne Bescheid. Und hört da auf jeden Fall mal rein, wenn ihr ihn, wie gesagt, nicht ohnehin schon kennt. Ich höre das jede Woche sehr, sehr gerne. Man kann es sehr gut beim Laufen hören. Manchmal, das muss man vielleicht ein bisschen kritisieren, manchmal sind die Interviews ein bisschen ruppig, weil die dann oftmals auch mit Skype aufgenommen werden oder dergleichen. Und manchmal hört man es ein bisschen schlecht oder es ruckt ein bisschen. Das ist inzwischen aber auch ganz gut geworden. Ja, das kann manchmal ein bisschen nerven, aber kommt eigentlich gar nicht mehr so oft vor und dann muss man halt ein bisschen drüber hören. Aber wie gesagt, man kann diesen Podcast sehr gut beim Laufen hören, man kann diesen Podcast sehr gut danach auf der Couch hören. Und insofern kann ich euch den wärmstens empfehlen, auch was die Themen angeht. Wie gesagt, sehr vielseitig und auch sehr persönlich. Also, das ist meine Empfehlung diese Woche bei Laufendem Ohr, meine erste Empfehlung für 2021. Kein Geheimtipp, aber auf jeden Fall ein Must für Leute, die sich für das Laufen interessieren, Marathon Talk, und ja, sucht das in eurer Podcast-App. Es ist kein Original, insofern dürft ihr das in aller Podcatcher-Apps auch finden, aber natürlich auch bei Spotify. Also viel Spaß mit Marathon Talk. Das war's diese Woche für Laufendem Ohr und jetzt wünsche ich euch noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal und nochmal alles Gute fürs neue Jahr. Bleibt gesund, bleibt entspannt und bleibt sportlich. Bis dann. Ciao, ciao. So, danke Ludwig für den zweiten Podcast-Tipp, den du uns gegeben hast. Und ja, wir befinden uns am Ende unserer Episode, Tabea. Und ja, so sich, schade, ne? Ja, so schnell vergeht die Zeit. Aber wie es sich zum Ende hin gehört, nochmal kurzer Hinweis auf unseren YouTube-Kanal, auf sehr gerne auch ein paar Sterne bei Apple Podcast, weil das zählt, ne, damit wir auch gehört, gesehen werden. Was haben wir noch? Patreon, Tabea, hilf mir, was haben wir noch? Instagram, Facebook. Oh, Adrian und ich haben jetzt unseren eigenen Instagram-Channel neben der Wechselzone. Haben wir das noch nicht? Haben wir das nein, noch nicht erwähnt? Nein, haben wir, glaube ich, noch nicht. WZC, lauf ganzheitlich. Genau. Bei Instagram. Wir haben auch eine Homepage. Laufganzheitlich.com und genau. Wechselzonepodcast.de. Also wir sind zwar jetzt am Ende der Episode, aber was ich noch auf jeden Fall erwähnen muss, weil das wirklich sehr erwähnenswert ist, ist ein große Kudos an die Tabea, die letztens ihren ersten Online-Seminar veranstaltet hat. Ich war als einziger Mann, durfte ich dabei sein, mit 9 Frauen, meine ich, ne? Wir waren zu 10 insgesamt, genau. Hat sehr viel Spaß gemacht, das Ganze unter dem Namen Tabea. Zyklustraining und Hormone. Genau. Und an diejenigen, die nicht dabei sein konnten, es wird eine Fortsetzung geben. Ja, es wird nicht nur eine Fortsetzung geben, sondern ich werde das Ganze nochmal wiederholen. Das meinte ich. Das genau. Meinte ich. Also es wird aber auch eine Fortsetzung geben, also beides. Ne? Wir werden quasi das jetzt dann nochmal anbieten, weil dann doch sich wieder ein paar gemeldet haben, dass sie es leider verpasst haben. Wir bieten es im Januar nochmal an und dann aufbauend darauf gibt es dann andere Online-Seminare. Und ich habe sogar irgendwo, ich meine, das war bei Instagram, du wurdest gefragt, ob du das Ganze auch auf Englisch machst. Ja. Also Tobias, halt dich ran. Ja, ich würde sogar auf Englisch machen, aber ich habe ein bisschen Sorge, dass dann, also wir haben ja doch eher deutsche Laufkundschaft, muss man ja ehrlicherweise sagen. Da habe ich ein bisschen Angst, dass mir die deutschen Fans hier irgendwie abhanden gehen, wenn ich so. Obwohl, so mit Untertiteln, das wäre cool. Ja, ne, zum Beispiel, das wäre auch mal eine schöne Sache mit Untertiteln. Genau. Ja, also von daher, es tut sich was in der Wechselzone. Hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Also das hat wirklich super Spaß. Ja, für alle, die nicht dabei waren, die nochmal Interesse dran haben. Also Männlein, Weiblein, ist wirklich egal. Es sind wirklich auch tolle Fragen, tolle Erfahrungsberichte dann noch im Nachhinein dazugekommen. Das Feedback war auch wirklich gut. Also ich möchte nicht zu viel Werbung für meine Präsentationskünste machen, aber ich glaube, ich kann das auch ganz gut verpacken, so dass es nicht arschlangweilig wird an der einen oder anderen Stelle. Genau, also vielleicht dazukommen. So. Genau. Also ich kann wirklich auch hier für die Männer werben. Also für mich war das natürlich interessant aus der Coaching-Sicht, ja. Ja, weil ich auch die eine oder andere Frau auch betreue. Von daher ist das auf jeden Fall sehr interessant. Und die Tabea hat das ja auch im Online-Seminar angesprochen. Wir arbeiten ja auch schon tatsächlich so nach diesen Prinzipien, wenn man das so sagen kann. Und haben ja sogar deine Woche auf 10 Tage gestreckt, ne, mhm. was eigentlich, finde ich, ganz gut funktioniert. Und ja, also für die männlichen Hörer, Coaches, kommt vorbei, hört rein. Also das ist wirklich ein Thema, was wirklich nicht unwichtig ist, würde ich sagen, in Bezug auf Training. Man kann auf jeden Fall mit den Frauen deutlich mehr rausholen, wenn man so die ein oder anderen Sachen einfach weiß und die Frau dafür offen ist. Dafür gibt es das Seminar. Genau. Ja, cool, okay. Danke. Ja, sehr gerne. Und damit würde ich sagen, Tabea, ich danke dir für das coole Gespräch. Und gleichfalls. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.